because our young side attack me. Go! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 243 des offiziellen Comunio Podcasts. Und am Dienstagabend ist dann auch die Kovac-Ära in Dortmund mit einem Pflichtspiel Verspätung gestartet. Ja, so viel kann man konstatieren. Sieg in Lissabon in der Champions League. Ja, und über die Entwicklung beim BVB werden wir hier natürlich genauso sprechen wie über alle anderen 17 Clubs, und das mache ich heute mit meinem Kollegen Nick Steiger, und damit herzliche Grüße in den Hochtaunuskreis. Hallo Nick. Hallöchen. Ja, wenn man es ganz genau nimmt, sind es ja sogar drei Halbzeiten zu spät gewesen. Also wenn man sich die erste Halbzeit gegen Lissabon anguckt, dann, oder gegen Sporting anguckt, dann ja, war man da ja auch noch nicht so richtig aktiv, hat erst zur Halbzeit gegriffen. Das stimmt. Aber die zweite Hälfte war dafür richtig gut, wie ich fand. Also ich habe das Spiel mir sogar in voller Länge angeschaut gestern Abend. Und muss ich sagen, fand ich gut. Und ja, Dortmund natürlich auf einem guten Weg Richtung Achtelfinale. Jetzt in der Bundesliga in Bochum. Da werden wir nachher dann drüber sprechen. Denn das sind ja genau die Partien, in denen es zuletzt oder in den letzten Jahren eigentlich dann immer wieder Probleme gab nach Highlightspielen in der Champions League. Wir gucken drauf, ob das vielleicht anders wird oder nicht. Also generell natürlich wie immer. Alle Partien des Wochenendes haben wir für euch in der Analyse, in der Top 3 der Woche. Nick, wir starten mal wieder mit unseren Marktwertsegmenten und beginnen bei den Marktwerten unter 2,5 Millionen Marktwert, also für jeden Geldbeutel sollte da was dabei sein in unseren Empfehlungen in der Top 3 der Woche. Starten wollen wir gleich mit einer Hörerfrage, aber vorher noch was sehr Erfreuliches. Grüße gehen raus an Romaninho94. Der hat uns eine sehr schöne 5-Sterne-Rezension geschrieben bei Apple Podcasts, ist damit unser Hörer der Woche, und ja, wir verneigen uns vor dir, Romaninho. War das klar und deutlich? Ja, Effe will das auch nochmal unterstreichen. Ja, können wir nur mitgehen. Und dann würde ich sagen, Nick, wenn du bereit bist, neuer Rekord, wenn ich hier auf die Uhr schaue, wie wir hier reinspringen ins Programm. Also wir sind auch in Topform hier am Mittwochmorgen. Und Nick, ich würde sagen, wir starten mit unserer Frage der Woche. Die kommt von Andy, und da geht es um Abwehrspieler. Moin, moin, liebes Comunio Podcast Team. Hier ist der Andi aus Stockelsdorf. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ich warte jeden Mittwoch, bis der erscheint. Freue mich immer sehr. Super Fußballexpertise. Weiter so. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich eine sehr breite Abwehr mittlerweile aufgebaut, und leider muss ich einen der Verteidiger verkaufen, damit ich wieder ins Plus komme vom Wochenende. Und ich habe im Angebot den Mainka von Heidenheim. Dann habe ich Jeff Chabot aus Stuttgart, Mehle von Wolfsburg, dann den Kevin Schlotterbeck von Augsburg, und ich habe mir jetzt noch sehr günstig den Östigard, den neuen Verteidiger von Hoffenheim, gekauft. Mir fällt die Entscheidung sehr schwer, einer muss weg, alle punkten gut, von daher freue ich mich sehr über eure Meinung dazu. Vielen Dank, macht weiter so, besten Dank, bis bald, tschüss. Ja, also wir haben eine ganze Palette an Spielern, Nick, wen würdest du abstoßen davon? Ja, ist ein bisschen schwierig, weil wir an der Stelle allein schon zwei haben, die, oder einen, der sicher fürs Wochenende ausfällt, das ist Joachim Mehle. Entsprechend wäre natürlich, wenn ich jetzt nur auf das kommende Wochenende blicke, eher derjenige, wo ich sage, den würde ich abgeben. Dazu Kevin Schlotterbeck kam jetzt gerade heute früh frisch die Meldung von der Augsburger Allgemeine, fehlt gerade erkrankt, wackelt fürs Wochenende. Da ist die Frage halt, wahrscheinlich einen von den beiden, ist ein bisschen schade, weil das die beiden sind, die auch am besten gepunktet haben bisher. Mehle mit 4,47 PPS und Kevin Schlotterbeck mit 4,67, alle anderen sonst unter der 4,0. Entsprechend, ja, also eigentlich kannst du es dir ja nicht leisten, mit zwei Leerstellen reinzugehen. Im besten Fall verkaufst du vielleicht sogar beide. Kevin Schlotterbeck bringt ja auch über 6 Millionen. Mehle auch, ja, bei knapp 5. kann man verkaufen und dann halt mit den 11 Millionen oder beziehungsweise je nachdem, wie viel davon noch übrig bleibt, wenn Östigard Verkauf reichen würde, dann müssten es ja weniger als 4 sein. Hättest du noch ungefähr 6-7 Millionen rumliegen, um dann nochmal auf dem Verteidigermarkt irgendwie tätig zu werden. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ansonsten, kommt halt auch so ein bisschen drauf an, wenn du eine sehr große Community spielst, wo viele Verteidiger schon weg sind, würde ich jetzt behaupten, an der Stelle gebe ich Kevin Schlotterbeck ab, weil sein Stammplatz halt auch am meisten wackelt, mit Cesiger, der neu dabei ist seit dem Winter, Banks auch richtig gut, der Jungspieler, zuletzt mehrfach gestartet. Und dann hätte ich gesagt, ja, gib Kevin Schlotterbeck ab, weil alle anderen, zumindest wenn sie fit und spielberechtigt sind, sicher Startelf sind und Mähler halt sehr, sehr gut punktet, dann ja wäre Schlotterbeck da mein Verkaufskandidat. Ansonsten, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn dann wiederkriegst, hoch ist, dann würde ich eher Mähle verkaufen. Ja, ich bin eher wirklich dabei, Schlotterbeck zu verkaufen. Bin ich ganz ehrlich, weil der Marktwert ist noch relativ hoch. Klar, er macht 4,7 Punkte pro Spiel in dieser Saison. Das ist richtig, richtig gut. Aber ich habe wirklich, also ich weiß nicht, ob Schlotterbeck Bauchschmerzen hat. Das wissen wir spezifiziert nicht, weil er setzt krank mit dem Training aus. Aber ich habe Bauchschmerzen, was seinen Stammplatz angeht. Du hast Banks und Cesiger angesprochen. Cesiger ist halt erst seit der Winterpause da. Und wir haben so richtig die Situation, dass alle drei zur Verfügung stehen und voll im Saft stehen. Die haben wir noch nicht. Das heißt, wir haben auch noch keine Messgröße, auf wen Sorup da setzt, links in der Dreierkette. Und wenn ich jetzt noch über 6 bekomme für Schlotterbeck und da eben die Sorge habe, dass er seinen Stammplatz verliert, dann würde ich das, glaube ich, machen. Trotz seiner wirklich guten Punkteausbeute, wenn er denn spielt. Also zumindest muss dir das Risiko klar sein. Deswegen wäre mein Kandidat Schlotterbeck und Mähle würde ich dann vielleicht für einen Spieltag halten, je nachdem, du hast es ja angesprochen, Nick, wie der Verteidigermarkt ist, wie schwierig das ist, dann Alternativen zu bekommen. Weil auch er macht 4,5 Punkte pro Spiel in dieser Saison bislang. Das will ich natürlich zu einem Marktwert von unter 5 gerne halten. Ja, also alle anderen, auch wenn sie schwächer punkten, aufgrund der Stammplatzsicherheit, wären sie für mich klare Kandidaten zu halten. Wobei jetzt bei Östigard kann man jetzt noch nicht sagen, schwächer punkten oder nicht. Er hat jetzt ein Spiel gemacht. Kommen wir später nochmal drauf. Aber da hat er 3 Punkte gemacht beim 0-4 gegen Union Berlin. Das ist als Innenverteidiger schon mal aller Ehren wert. Ich glaube, da ist man hochzufrieden und muss dann mal beobachten, wie viele Punkte er macht, wenn Hoffenheim nicht 4 Tore kassiert. Ja, die Frage ist, wie oft kommt das noch vor in dieser Saison? Aber ja, das auf jeden Fall dann auch für den Hinterkopf. Gut, Andi, so viel deine Frage. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Und dann bleiben wir gleich so ein bisschen thematisch beim FC Augsburg, Nick. Denn das ist das erste Spiel, über das wir sprechen wollen. Am Freitagabend, Augsburg empfängt RB Leipzig. Die Augsburger mittlerweile seit 5 Bundesligaspielen ungeschlagen. 3 Siege, 2 Remis. Leipzig hatte einen Durchhänger, hingegen 4 Partien nicht gewonnen. Und dann kam das 2-0 gegen St. Pauli. Muss man sehen, ob jetzt wieder alles in Ordnung ist. Auswärts generell in dieser Saison muss sich Leipzig steigern. Denn von letzten 10 Pflichtspielen auswärts hat man nur ein einziges gewonnen. Das waren 2-0 in Kiel. Also da ist wirklich sehr viel Luft nach oben, wenn man die Leipziger Ansprüche sieht. Schauen wir zunächst einmal auf die Augsburger Seite, was das Personal angeht. Berisha, Gumni, Kabadayi und Oxford, die werden alle sicher ausfallen. Und jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also Schlotterbeck krank abgemeldet vom Training. Dasselbe gilt übrigens für Matsima und Ruwe Löw, der hat Rückenprobleme. Und das ist die Dreierkette, die in Mainz begonnen hat. Also Matsima, Schlotterbeck links, Ruwe Löw sowieso in der Mitte gesetzt und Matsima rechts. Das war die Dreierkette in Mainz, ja, weil Cesiger da auf der linken Schiene gespielt hat für den gesperrten Giannoulis. Ja, und jetzt ist Giannoulis wieder da und dann ist die Frage, was passiert mit Cesiger? Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, dass Schlotterbeck jetzt krank ist, dass Cesiger beginnen wird. Es kann aber auch sein, dass Banks, der eingewechselt worden ist in Mainz, dass der wieder starten darf. Also wir müssen da vor allen Dingen abwarten, welche Innenverteidiger sind denn eigentlich fit für diese Partie. Also neben den bereits angesprochenen drei, ist außerdem Redzepi krank gewesen, hat auch die Partie in Mainz verpasst. Ja, also wenn Mazzima und Schlotterbeck jetzt dasselbe haben, was Redzepi hat, dann ist es für mich unwahrscheinlich, dass sie am Freitag spielen können, wenn sie jetzt erst aussetzen damit. Weil Redzepi war wirklich eine ganze Zeit draußen. Heute, so hat Sorup angekündigt, soll er ins Training zurückkehren nach Krankheit. Ja, ich habe ihn trotzdem mal auf die fragliche Liste draufgepackt, weil müssen wir natürlich sehen, wie kann er die Belastung verkraften, also das im Auge behalten, weil wenn Redzepi fit ist, dann dürfte er auch Mert Kömür wieder in der Startelf ersetzen. Der durfte beginnen in Mainz, weil eben Redzepi nicht dabei war. Giannoulis habe ich angesprochen, der wird reinkommen und dann ist eben die Frage, sollten alle fit sein, wer spielt denn in der Dreierkette? Im Moment sieht es eher so aus, dass Sorup seinen Kader so ein bisschen auf den Kopf stellen muss und gucken, wer kann denn überhaupt spielen? Ich gehe mal bei Hovelöf davon aus, Rückenprobleme, das kennen sie vermutlich, ja, dass er mal Mitte der Woche mit dem Training aussetzt als Routinier. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass Hovelöf spielen kann und dann sind es vielleicht sogar Cesinger und Banks, die beide zum Einsatz kommen. Also das halte ich für ein nicht unrealistisches Szenario vor dem Hintergrund der Krankmeldung von Mazzima und Schlotterbeck. Ansonsten erwarte ich keine Umstellung beim FCA. Kudusu, der ist wieder fit. Wolf hat aber die Zeit genutzt, sich da rechts so ein bisschen in Position zu bringen. Ich glaube, das bleibt erstmal so, dass Wolf vor Kudusu spielt. Auf der anderen Seite Leipzig, Willi Orban, gesperrt nach seiner roten Karte. Sehr interessantes Urteil des DFB, Einspielsperre. Ja. Das heißt, er muss nur einmal zuschauen, was in der Regel eigentlich heißt, ja, okay, die rote Karte war eigentlich keine rote. Ich habe es mir eben nochmal angeschaut. Ja, finde ich schwierig. Ich fand in der Vergangenheit bei ähnlichen Vergehen war dann doch eher schnell die Zwei-Spiele-Sperre da. Zumindest nicht, ohne dass der Verein Einspruch eingelegt hat, dass es dann nur Einspielsperre gibt. Also hat mich jetzt überrascht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Nick. Ja, es war so ein bisschen schwierig, weil er spielt ja den Ball, aber er klärt den Ball eigentlich nicht. Also deswegen, das ist immer so ein bisschen, Ball gespielt schützt nicht vor allem, wenn du ihn halt nicht richtig klärst und die Situation dabei nicht löst quasi. Und dann verhindert ja dein Foul danach, dein Treffer danach den Angriff. In dem Fall war aber, ich glaube, irgendein anderer Leipziger wäre dann in Reichweite gewesen. Man kann es so sehen. Es wundert mich, also auf jeden Fall. Ich hätte auch zwei Spiele erwartet, definitiv. Aber ja, es gibt schon auch Erklärungsansätze, warum das dann am Ende absolut, ist. Absolut. Aber der Videoassistent hat er nicht angegriffen. Der Ball geht auch nach außen weg. Und das ist genau die Position, wo Seiwald steht. Der es aber falsch macht. Ganz, ganz, wie gesagt, ich habe die Szene eben nochmal angeschaut, weil ich mir das anschauen wollte. Seiwald stoppt so ein bisschen ab, völlig komisch. Ja, obwohl er einfach durchlaufen könnte. Ich glaube, dann wäre auch die Szene noch viel klarer gewesen, dass er eingreifen kann. Der stoppt irgendwie ab und schaut, was passiert in diesem Zweikampf mit Orban. Und ich glaube, gegen Saad, ich bin mir nicht ganz sicher, da habe ich nicht so drauf geachtet. Aber was passiert in diesem Zweikampf? Und stoppt dadurch ab. Und das war dann vielleicht auch für den Videoassistenten der Grund zu sagen, naja, der hat jetzt gar keine Dynamik in Richtung Ball. Während der Paulianer da mit richtig Vollgas kommt, der kann vielleicht gar nicht mehr angreifen. Also interessant. Auf jeden Fall nur ein Spiel Sperre für Orban. Henrichs Schlager und Uhudraogo fehlen alle verletzt. Paulsen, der hat die Partie verpasst gegen St. Pauli. Angeschlagen, müssen wir abwarten. Gibt noch kein Update, ob er wieder zur Verfügung steht am Freitag. Und Nusa, der setzt angeschlagen mit dem Training aus. Auch da müssen wir abwarten. Es ist halt das Freitagabendspiel. Plus für uns, wir sehen die Aufstellung, bevor wir unsere Communio-Aufstellung einloggen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch weniger Zeit für Nusa wieder zurückzukommen. Umstellen muss ja unabhängig davon, ob Nusa jetzt kann oder nicht, der ja gemeinsam mit Cesko und Simons die Offensive gebildet hat gegen St. Pauli. Openda saß nur auf der Bank. Ja, das heißt, bei Nusa wissen wir nicht, ob Rose da umstellen muss. In der Abwehr muss er dies auf jeden Fall tun. Klostermann und Bichabu sind auf jeden Fall die ersten Kandidaten für Orban reinzukommen. Gertrüder, der wackelt auch. Der hat zwar gespielt, aber nicht wirklich gut. Sowieso nicht wirklich überzeugend. Seiwald könnte da von Anfang an ins Team rücken, unabhängig davon, was mit Orban ist, Seiwald natürlich auch ein Kandidat, der für Orban 1:1 reinkommen könnte. Also da müssen wir abwarten, wie die Abwehrformation aussieht bei den Leipzigern. Im Mittelfeld ist relativ klar Vermehren, Kampel und Haidara. Die drei machen die zwei Plätze im Zentrum unter sich aus. Zuletzt haben da Kampel und Haidara begonnen gegen St. Pauli. Ich glaube, sie haben auch nicht so viel verkehrt gemacht. Für mich sind das die Favoriten, dass sie auch am Freitag in Augsburg in der Startformation stehen. Dass Openda draußen saß, habe ich bereits angesprochen. Der wirkt auch wirklich nicht austrainiert. Also ich habe das schon, die haben ja relativ früh gegen Werder gespielt. Nach der Winterpause habe ich gedacht, oh, also schon so Tendenz Wuchtbrumme bei Openda. Und das war ja nun in der letzten Saison, wo er knapp 30 Tore gemacht hat, war das nicht der Fall. Ja, vielleicht ist es auch ein Fitnessding, dass er in dieser Saison nicht so wirklich auf die Beine kommt. Ich bin sehr gespannt, ob er direkt wieder reinkommt. Also Rose hat dann gesagt, tut ihm vielleicht auch mal gut, draußen zu sitzen. Aber es ist auf jeden Fall so, in dem System, was die Leipziger jetzt spielen, sind drei klar offensive Positionen vorgesehen. Xavi und Šeško haben zwei davon im Abo. Und dann ist die Frage, Nusa oder Openda. Nusa kann natürlich auch auf die Schiene rücken. Also es ist nicht zwingend, dass Nusa dann raus muss, sondern er könnte auch auf die Schienenposition. Da haben sie aber natürlich Raum, der gesetzt ist auf links, und Baku, den sie im Winter geholt haben aus Wolfsburg, der jetzt auch zumeist gespielt hat. Ja, das sind die Optionen, die Rose da hat. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Augsburger Seite Elvis Redzepi 2,34. Wenn er fit war, dann stand er seit der Winterpause immer in der Startelf. Ja, 2,33 Punkte pro Spiel ist jetzt nicht wirklich überragend. Aber ihr müsst halt auch nur 2,34 Millionen für ihn bezahlen. Reicht nicht, um sich für die Top 3 der Woche zu qualifizieren. Dafür ist einfach die Punkteausbeute zu schwach bei Redzepi. Aber ihr bekommt nicht so viele Starter, die zumindest nördlich von 2 Punkten pro Spiel machen in diesem Preissegment. Ja, das ist einfach so. Redzepi ist einer. Auf der anderen Seite Lukeba bei den Leipzigern, 5,92 Millionen ist der Marktwert. Wenn wir zurückdenken an den Saisonstart, da hat er in seinen ersten 7 Einsätzen, ja, 7-mal von den ersten 8 Spieltagen stand er in der Startelf, 32 Punkte geholt. Also richtig, richtig gut. Danach immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt erst ein Startelf-Comeback gegeben gegen St. Pauli, direkt 7 Punkte gemacht. Unter 6 Millionen gehe ich noch rein bei Lukeba. Bei Openda ist es genau andersrum. Da will ich nicht reingehen, den will ich abstoßen. 15,87 Millionen ist noch ein sehr, sehr hoher Marktwert dafür, dass er in dieser Saison sowieso nicht so gut punktet wie im letzten Jahr und ich sehr große Zweifel habe, was seinen Stammplatz angeht. Ja, es ist auch so, ein Pokal, also Pokal ist Leipzig noch mit unterwegs, aber das sind jetzt auch nicht so viele Spiele, maximal halt 2 Spiele, die da noch kommen, bis zum Finale, das nach der Saison stattfindet. Also, dass jetzt aus Rotationsgründen und so Openda immer mal wieder in die Startelf reinrückt, wenn Rose ihn da im Moment nicht sieht, ist nicht der Fall. Marktwert ist noch relativ hoch, ich würde ihn abstoßen. Ja, gerade die Diskrepanz zwischen dem Marktwert Openda und Šeško, die relativ dicht beisammen liegen, erschließt sich mir nicht. Dann haben wir das Mittelfeldtrio Haidara für 3,42, Kampel für 4,15 und Vermehren für 1,81. Kann man alles machen. Vermehren nur, weil er der mit Abstand günstigste ist. Er ist halt im Moment der Außenseiter für den Stammplatz und punktet auch noch am schwächsten von diesen drei. Aber er ist halt unter 2 Millionen in Leipziger. Sollte er sich da wirklich irgendwo festspielen? Ja, also das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt da. Dann dürfte er zumindest im Marktwert ein bisschen was tun. Ja. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Leipzig tut sich weiterhin schwer auswärts und die Augsburger erkämpfen sich ein 1:1. Ja, ich glaube, es wird ja doch ein bisschen deutlicher, weil ich Augsburg nicht so gut fand. Jetzt zuletzt dazu die vielen Fragezeichen in der Defensive. Ich tippe auf ein sehr deutliches 0:3 für Leipzig. Ja. Da hast du auch durchaus einen Punkt. Ich habe nicht diesen Tipp aufgeschrieben. Diese ganzen Krankmeldungen kamen erst frisch rein. Da war das Segment von mir schon bearbeitet. Ja, da hast du grundsätzlich recht. Ich finde das ganz interessant, dass du sagst, Augsburg fandst du zuletzt nicht so gut. Und sie kommen mit ihrer stärksten Serie in dieser Saison mit 5 ungeschlagenen Spielen. Ich gebe dir aber trotzdem recht. Man fragt sich nachher, Wieso haben die dieses Spiel gewonnen? Ja, ja, aber es ist wie es ist. Ja, ist halt immer die Frage, war Augsburg so gut oder waren ihre Gegner so schlecht? Und also Mainz fand ich jetzt halt, ja, wenig überzeugend in dem Spiel. Dazu halt auch einfach 0-0. Also, ne, man hat sich schon auch zäsiger linker Flügelverteidiger und so. Das war schon, boah, war schwere Kost tatsächlich lange. Davor St. Pauli, Heidenheim, Bremen, Union. Ja. Also es ist jetzt halt auch wirklich so ein Gegnerding. Ja. Abgesehen von Mainz, alles eher untere Tabellenhälfte halt. Ja gut, Bremen so im Mittelfeld, aber ne, also alles nicht die Hochkaräter. Da würde ich schon erwarten, dass Leipzig da dann wieder für eine Niederlage sorgt. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber. Da lief auch viel. Also ich meine, beim Werder-Spiel hatten sie 0,14 X-Goals zur Pause und haben 2 Tore gemacht. Ne? Da kannst du dich auch nicht drauf verlassen, dass das super häufig klappt. Ne? Das ist einfach so. Naja, gut. Gehen wir rein in den Samstag, Nick. Nur 4 Partien am Samstagnachmittag. Wir hatten das Thema gestern schon mal in unserer Arbeitsrunde, weil natürlich eigentlich es keinen Grund gibt, Europapokal-Teilnehmer zu entlasten, wenn nur noch Heidenheim im Wettbewerb ist, der Donnerstag spielt, solange die SGE sich noch anschaut, wer denn im Achtelfinale dann kommt. Aber selbst dann sind es nur noch maximal zwei deutsche Vereine donnerstags im Einsatz. Grund ist der Fernsehvertrag. Also es ist eine bestimmte Anzahl an Spieltagen festgeschrieben, in denen 3 Sonntagsspiele stattfinden müssen, unabhängig vom Abschneiden der deutschen Teams. Also das ist natürlich so ein bisschen das Hintertürchen, dass man gesagt hat, wir müssen die Europapokal-Teilnehmer entlasten. Aber mittlerweile ist es so, dass es unabhängig von der Performance halt eine festgeschriebene Anzahl an diesen Spieltagen gibt. Und wenn ich da unseren Kollegen Tim Müller, der da gestern auch mit in der Runde war, richtig verstanden habe, wird das sogar noch ausgebaut werden, was die nächste Saison angeht. Oder die nächsten, ich weiß nicht, ab wann der neue Fernsehvertrag gilt, ja, ab dem Zeitpunkt. Ich glaube schon nächste Saison, oder Nick? Ist das denn nicht nächste Saison schon neu? Ich glaube, ja. Ja, also ab nächster Saison wird es noch häufiger vorkommen, dass wir 3 Sonntagsspiele haben. Ja, das nur mal so vielleicht als kleine Erklärung, wenn ihr euch fragt, hä, warum? Ja, ist ja gar nicht notwendig. Stimmt, ja, aber es ist festgeschrieben. Die Fans haben sich das einfach gewünscht, dass man Sonntag 19:30, das ist so eine wunderschöne Anstoßzeit für auswärtsreisende Fans. Da kommt man danach noch richtig gut nach Hause zum Montag. Sonntags sind keine LKW unterwegs. Musst du einfach mal, da ist es ein bisschen entlastet. Ist auch aber gut. Nur auf der Hinfahrt. Bis ab 20 Uhr dürfen sie wieder. Ah, okay. Naja, gut. Kommen wir jetzt trotzdem zu dem ersten von, wie gesagt, nur 4 Spielen am Samstagnachmittag. Union Berlin empfängt Borussia Mönchengladbach. Die Unioner am letzten Spieltag 4-0 in Hoffenheim gewonnen. Das war der höchste Saisonsieg und hat zumindest mich in der Art und Weise durchaus überrascht, dass Union 4 Tore geschossen hat. Ja, gefühlt kommen die damit eine ganze Saison aus. Ja, haben sie in einem Spiel gemacht. Jetzt kommt Borussia Mönchengladbach, die haben 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt. Und sollten sie jetzt an der Alten Försterei gewinnen, dann wäre es das erste Mal seit dem Frühjahr 2022, dass sie 2 Auswärtsspiele in Folge einen Dreier einfahren können. Wird aber schwer, denn historisch hat Gladbach noch nie bei Union Berlin gewinnen können. Nick, du wirst uns mal sagen, was wir ansonsten wissen müssen zu dieser Partie. Ja, bei Union Berlin gibt es einige Ausfälle. Christopher Trimmel mit Gelbsperre, der hat sich total unnötig spät noch bei 4-0-Führung die 5. gelbe Karte eingesammelt. Ist aber ja aktuell sowieso im Hintertreffen gegenüber Juranovic. In dem Fall aber jetzt die klare Entscheidung. In dem Spiel wird Juranovic rechts hinten starten. Das kann ich direkt schon mal vorwegnehmen. Macht ihn auch zu einer klaren Kaufempfehlung mit bei 3,4 Millionen. Weil Trimmel jetzt halt gesperrt ist. Man muss sich da keine Gedanken mehr machen. Kämmlein ist mit seiner Fußverletzung noch raus, Ogbe Mudia ist noch raus, da ist jetzt mittlerweile klar, ich weiß nicht, ob das letzte Woche schon so war, der hat einen Mittelfußbruch erlitten, Union war da ja lange verschwiegen, was seine Verletzung angeht, der wird also noch ein bisschen länger fehlen. Fraglich sind Kevin Vogt, der jetzt teilweise ins Training eingestiegen ist, da weiß man nicht, wann er zurückkommt, vielleicht diese Woche, vielleicht nächste Woche. Andrej Ilic mit einem Infekt, Benedikt Hollerbach mit einer Fußverletzung aus dem letzten Spiel. Fit hingegen ist Laszlo Benes, der das letzte Spiel verpasst hat, der kann wieder dabei sein. Ja, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. 4-0 in Hoffenheim ist so ein kleiner Befreiungsschlag vielleicht Vielleicht aber auch nur ein Zwischenhoch, weiß man bei Union Berlin die Saison nicht so richtig. Man hat da mehrmals das Gefühl gehabt, kommt jetzt was und dann ging doch wieder wenig. Jetzt aktuell aber 7 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Zumindest mal eine kleine Trendwende. Vielleicht wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Man hat jetzt Gladbach, dann das kriselnde Dortmund, auch wenn wir da natürlich gleich nochmal drauf kommen, wie kriselnd das dann jetzt ist unter Kovac. Und danach Kiel sind die nächsten 3 Gegner. Danach könnte es richtig, richtig bitter werden. Frankfurt, Bayern, Freiburg, Wolfsburg, Leverkusen, Stuttgart. Also 6 Teams. Ich glaube, das könnte, weiß gerade nicht genau, Leipzig fehlt. Ansonsten dürfte das die Top 7 sein dann, wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe. Da könnte es natürlich sehr punktearm werden für Union Berlin. Durchgesetzt hat sich jetzt klar die Viererkette. Sko als Linksverteidiger, ich weine da ein bisschen jedes Mal, wenn ich das sehe. Aber er macht es jetzt letztlich richtig gut, ist auch zu Recht jetzt gerade vor Rote. Der halt einfach, ja, dem fehlt so ein bisschen Tempo halt. Das ist immer schwierig, wenn du deinen Außenverteidiger auch im Angriff dabei haben willst und er hat das hohe Tempo nicht, dann kommt er immer weniger zurück. Deshalb hat Rote von der Dreierkette profitiert, dass er jemanden hinter sich hatte, der da immer ja rausgerutscht ist. Passt jetzt gerade nicht so. Ja, klare Verlierer unter Baumgart, nicht nur wegen seinem Platzverweis. Nach der Halbzeitpause in Hoffenheim hat vor allem der Doppelsturm aus Andrej Ilić und Marin Ljubicic richtig überzeugt. Sollte Ilić da rechtzeitig genesen, gehe ich auch davon aus, dass die beiden zusammen starten werden. Das hat richtig gut funktioniert. Ja, wenn Ilić fehlt, Skarke, Pretein, beide haben nicht so krass überzeugt zuletzt, aber ich würde fast erwarten, dass man Ljubicic als Stürmer und Skarke dann drumrum oder Jong zentral und Skarke rechts oder so spielt. Ja, aber ich erwarte Jong rechts in der Startelf, der war auch relativ gut dabei. Im Zentrum, vielleicht spannend, gab es auch einen Halbzeitwechsel, musste Haberer raus, kam Toussaint rein. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, was wir jetzt von Anfang an sehen werden. Bei den Gladbachern fehlt weiterhin Franck Honorat mit einer Mittelfußverletzung und Rocco Reitz mit der Zehn-OP, das ist bekannt. Philipp Sander ist jetzt zurück, könnte wieder ein Kandidat sein. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, dafür, dass mit Honorat und Reitz 2 Leistungsträger ausfallen, hat Gladbach das Ruder jetzt wirklich rumgerissen. Man hatte ja die 3 schweren Spiele, Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, jetzt hat man gut gepunktet. Das 1:1 gegen Frankfurt, am Ende ein bisschen schmeichelhaft, die Eintracht war dann schon besser, hätte vielleicht eher gewinnen müssen, aber ja, anfangs eigentlich klar das bessere Team gewesen, gerade so die ersten 30 Minuten, richtig, richtig gute Partie abgeliefert. Ja, ich hatte letzte Woche gesagt, es könnte so ein bisschen eine Aussicht darauf geben, wie die Restsaison läuft. Gut, es war jetzt nicht Fisch, nicht Fleisch, weiß jetzt nicht so genau, was hast du jetzt mit diesem 1:1, 30 sehr guten Minuten, 60 eher nicht so guten Minuten. Eigentlich passend zur bisherigen Spielzeit, sehr wechselhaft unterwegs. Wenn die Konkurrenz schläft, ist vielleicht ja Europa nicht unmachbar, aber ja, muss man halt so ein bisschen schauen. Spannend wird, ob sich Kevin Stöger in der Startelf hält. Alassane Plea ist ja jetzt zurück, gegen Frankfurt kam er noch von der Bank und Stöger hat es zuletzt auch nicht schlecht gemacht, aber man muss halt sagen, es hatte auch Gründe, warum Stöger in der Hinrunde seinen Platz verloren hat und Plea da Stamm gespielt hat. Ich erwarte auf jeden Fall einen Gumo wieder rechts und höchstwahrscheinlich auch Hack links, das heißt, läuft dann wahrscheinlich auf Player oder Stöger in der Zentrale raus. Ich erwarte in dem Spiel jetzt erstmal noch Stöger tatsächlich, weil man hier ja doch ja sehr klar auf ja auch die Chancenkreation mit der Brechstange gegen Union Berlin auch an der Infos 3 angewiesen ist, würde ich davon ausgehen, dass der startet. In der Abwehr, Elvedi wird wohl zurückkehren, Friedrich wieder ersetzen. Seoane hat da eigentlich gezeigt, dass er nicht länger als nötig an Friedrich festhält, von daher gehe ich davon aus, ja, dass Elvedi da wieder reinkommt. Bei den Spielerempfehlungen für mich Andrej Ilić, 1,29 Millionen, ganz, ganz klare Kaufempfehlung, auch wenn er jetzt krank ist. Klar, wenn ihr fürs Wochenende jemanden sucht, der dringend eure Startelf auffüllt, ist Ilić vielleicht nicht der beste Kandidat, aber auch danach, dann wenn er wieder fit wird, dürfte er da klar die Chance bekommen. Für den Preis auf jeden Fall für mich jemand, wo ich reingehe. Jong, 3,07 Millionen, für mich auch jemand, den ich spannend finde. Toussaint habe ich gerade schon angesprochen. 1,15 Millionen, auch spannend. Juranovic hatten wir schon. Khedira, der jetzt halt auch durch die Kemmlein-Verletzung richtig gesetzt ist wieder, 2,66 Millionen, hat einen überraschenden 6 Punkte Ausreißer gemacht. Das ist man von ihm nicht so gewohnt. Dazu muss man sagen, es gab ja diese bisschen Veränderung an den Noten von Seiten Sportmonks unter der Woche, beziehungsweise ich glaube vor dem 20. Spieltag, wenn ich es richtig im Kopf habe, bin ich mir gerade nicht genau sicher, wann das war. Wurde in den News angekündigt, müsst ihr mal ganz kurz gucken, dann, wenn es euch genau interessiert. Vielleicht ist da auch Khedira tatsächlich jemand, der da so ein bisschen von profitiert mit seiner Spielweise. Das könnte da sein, müsst ihr mal so ein bisschen im Blick haben. Aber vielleicht auch einfach jemand, der vom System Baumgart profitiert und da noch besser funktioniert. Außerdem, auch eben schon angesprochen, Nathan Gumu, für mich spannend, 4,07 Millionen, hat jetzt den Stammplatz, kann man ohne Sorge sich schnappen. Und dann gibt's noch einen Gladbacher zum Ende des Podcasts. Da möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen, wen ich mir da noch rausgesucht habe. Aber ja, ich glaube, es wird nicht so einfach für beide Teams am Ende. Ja, Union Berlin hat jetzt dieses Hoch gehabt. Ich erwarte, dass danach erstmal wieder ein was Negatives kommt, ein Tief kommt, auch wenn man an der alten Försterei spielt. Ich tippe auf 0-2. Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen sehe ich Gladbach wirklich gefestigt. Also da scheint ein bisschen was sich zu entwickeln und stark genug, den ersten Sieg an der alten Försterei zu landen. Das sehe ich auch so. Ein 2-1 habe ich hier für die Borussia. Und damit kommen wir zur nächsten Partie. Der VfB Stuttgart empfängt den VfL Wolfsburg. Die Stuttgarter haben nur eins der letzten 4 Heimspiele gegen Wolfsburg gewonnen. Das war das letzte. Damals Gyrassi, lupenreiner Hattrick, innerhalb von 15 Minuten hat das Spiel gedreht. Also die Wolfsburger haben geführt. Gyrassi wird nicht treffen gegen Wolfsburg. So viel, da will ich mich schon mal festlegen. Jetzt kommen die Wolfsburger und das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, Nick, dass sie mittlerweile seit 4 Bundesligaspielen sieglos sind. Dreimal unentschieden gespielt und davor eine Niederlage. Also so lange sieglos waren sie nie zuvor unter Ralf Hasenhüttl. Schauen wir aufs Personal. Man muss aber halt auch dazu sagen, ne, klar, hier war auch wieder Holstein Kiel dabei. Ja, aber Leverkusen war dabei, klar. Leverkusen, Frankfurt, Bayern, ne? Also ja. Ist jetzt ja. auch keine Laufkundschaft gewesen. Jetzt das mit Stuttgart, das ist ein guter Punkt. Ja, aber klar, das umso mehr schmerzt dieses 2-2 gegen Kiel aus Wolfsburger Sicht. Ja, ich finde es tatsächlich spannend im Spielplan, vielleicht wollen wir da ganz kurz mal drauf kommen, dass es ja viele gibt, die so Serien haben. Also Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, wirklich sehr ähnliche Spielpläne, immer mit so ein bisschen Abfolge. Es gibt wirklich viele solcher Serien, wo man sich denkt, bei den kleineren Teams oder in Anführungszeichen kleineren Teams, boah, die haben jetzt aber ein knackiges Programm, so die nächsten 4-5 Spiele. Also es ist diesen Spielplan dieses Jahr ist nicht so ausgewogen, habe ich das Gefühl. Das ist interessant. Früher war das ja, Nick, ich weiß nicht, ob du dich an die Zeiten noch erinnern kannst, da gab es so Kennzahlen und dann hat jede Mannschaft in derselben Reihenfolge gegen dieselben Gegner gespielt, nur eben an unterschiedlichen Spieltagen. Aber ich weiß das noch in der Meistersaison, da hat Werder immer gegen die Mannschaft gespielt, gegen die in der Woche davor der FC gespielt hat. Ja, da kamen die immer mit breiter Brust und trotzdem haben wir sie weggefegt. Ne? So ist das gewesen damals. Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Aber ja, das ist durchaus auch so. Ne? Manchmal gibt es auch diese Heim-Auswärts-Geschichte. Ja. Bei Werder war es halt, dass sie in der Hinrunde die ganzen Kracher zu Hause hatten und die eher Teams auf Augenhöhe oder drunter auswärts und alle immer gesagt haben, guck mal, wie stark die Auswärtsbilanz ist. Und du denkst, ja, eventuell hängt das mit dem Spielplatz zusammen. Ja, das ist bei Freiburg ähnlich gewesen, andersrum. Da hat man zu Hause viele einfachere, in Anführungszeichen, Gegner gehabt und jetzt trifft man halt ja zu Hause auf die Top-Gegner. Ja. Gut, gehen wir zurück zur Partie Stuttgart gegen Wolfsburg und schauen aufs Stuttgarter Personal. Sagadou, Raimund und Touré, die werden alle drei noch ausfallen. Zudem Undav und Brun Larsen, beide erkrankt. Ja? Vielleicht hat Undav seine Klimaanlage im neuen Auto ein bisschen hochgedreht. Ich weiß nicht, Nick, ob du die Geschichte schon mitbekommen hast. Nee. Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Nein, aber ich bin mir sehr sicher, dass er nur deshalb krank ist, weil ich ihn in meinem Kader habe. Ja, es ist eine Nicht-Story, aber Undav hat sich halt trotz der mäßigen Leistung in diesem Jahr ein Rolls-Royce gekauft. Ja, Es ist aber auch eine Frechheit, dass der, dass der nicht, wenn Stuttgart okay spielt, plötzlich sagt, nee, ich ziehe jetzt in eine Jugendherberge und lebe von Wasser und Brot. Naja, auf jeden Fall ist das der richtige Zeitpunkt, sich einen Rolls-Royce zu kaufen. Ja, weiß ich nicht. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt, um sich einen Rolls-Royce zu kaufen? Ich weiß es nicht. Philosophische Frage. Ich glaube nicht. Aber das Thema wurde so ein bisschen aufgegriffen. Ja. Gut. Mir ist es völlig Wurst. Ja, völlig egal. Ja, Thorsten Frings mit dem Ferrari zum Netto fährt, ist auch alles in Ordnung. Ja. Gut, also Undaf und Brunassen sind auf jeden Fall setzen krank mit dem Training aus. Da müssen wir abwarten, ob sie am Wochenende zur Verfügung stehen. Al-Dakil, der laboriert an einer Zerrung, aber auch er ist fraglich fürs Wochenende. Ansonsten natürlich ein richtig, richtig dicker Sieg für den VfB in Dortmund. Da hat man den BVB ordentlich deklassiert in der Tabelle. Da liegen jetzt 6 Punkte zwischen Dortmund und Stuttgart. Dementsprechend logischerweise im Umkehrschluss, Dortmund hätte mit dem Sieg gleichziehen können. Das macht das natürlich richtig, richtig süß, diesen Dreier, auch wenn man sagen muss, er war durchaus auch ein bisschen glücklich. Da lief auch schon viel für Stuttgart und gegen den BVB. Interessant fand ich, dass Hoeneß mit einer Dreierkette gespielt hat in Dortmund. Dreier- oder Viererkette, das ist jetzt auch gegen Wolfsburg möglich. Für mich hängt der Einsatz von Wagnermann davon ab, weil klar, Wagnermann kann sowieso auch als Schienenspieler agieren. Das war aber dann die Rolle von Mittelstädt und Leveling. Ja, die sehe ich dann in diesem System auch da vorne. Also ist die Frage im Prinzip Sturridge oder Wagnermann, einer der beiden wird spielen. Das ist für mich systemabhängig. Ja, es scheint so, als hätte sich Hendricks auf jeden Fall festgespielt als erste Option neben Chabot. Der sollte dann unabhängig der Systemfrage spielen. Offensiv gibt es sehr viele Optionen für Hoeneß, Milot, Brun Larsen, wenn er denn fit ist, Führig, Woltemade, Leveling, Demirovic und Undav. Aus diesen 7 Optionen kann im Prinzip Hoeneß 4 rausziehen. Und da sind auch viele verschiedene Kombinationen möglich. Was ich glaube, ist, dass Woltemade wieder beginnen wird. Der war in Dortmund krank, ist deshalb nur eingewechselt worden. Also er war in der Woche vor dem Dortmund-Spiel krank. Sollte jetzt wieder ganz fit sein, weil er doch ein sehr einmaliges Profil hat und gut in Form ist. Ich glaube, er beginnt und dann bleiben für die anderen 6 3 Plätze. Ja. So sehe ich die Situation beim VfB. Bei den Wolfsburgern personell, die Meldesperre haben wir angesprochen, der muss also zuschauen. Zudem hat sich Maxi Arnold am Knie verletzt. Wir haben wieder die vielsagende Pressemitteilung, dass er vorerst ausfällt. Ja, also wir wissen jetzt noch nicht, wie lange. Das wissen wir auch nicht bei Grabara, der Torhüter, der ist also weiterhin raus. Maier, Rogerio, Bialek und Paredes, die fallen ohnehin aus. Röslev hat zudem Oberschenkelprobleme, ist fraglich und Metscher und Wind. Da wissen wir nicht ganz genau, was sie haben, setzen aber angeschlagen mit dem Training aus. Also auch die sind fraglich. Also es gibt unheimlich viele Fragezeichen, die Hasenhüttl klären muss. Und eins davon ist, wer ersetzt denn nun Maxi Arnold? Ich glaube, Astaf Rangs hat am ehesten das Profil für diese Rolle. Arnold hat so ein bisschen alleiniger Sechser gespielt zuletzt. Das könnte Rangs. Özcan ist ja wieder in Dortmund, also das ist jetzt niemand, der da reinkommen kann. Spannend ist dann auch, wie Mähle ersetzt wird, weil eigentlich ein richtiger Linksverteidiger ist derzeit nicht fit. Kulirakis könnte rausrücken. Ich meine auch sein allererstes Spiel, seinen allerersten Einsatz für Wolfsburg hatte er als Linksverteidiger. Eigentlich nicht seine Position, wäre trotzdem möglich. Dann würde Bornau wohl in die Innenverteidigung rücken. Kann aber auch sein, dass einfach Gerhard oder Kaminski Außenverteidiger spielen. Das sind die Optionen für den Mähle-Ersatz. Und vorne sollte Wind ausfallen, dann könnte Skov Olsen erstmals in der Startelf stehen. Sonst glaube ich eigentlich dran, dass wir Wind, Amora, Wimmer und Tomasch auch alle 4 in der Startelf sehen werden beim VfB. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei den Stuttgartern Hendricks, 2,36 Millionen, hat sich für meinen Begriff, also es steht noch auf wackeligen Füßen, ja, aber es sieht danach aus, dass er sich den Stammplatz gesichert hat. Punktemäßig ist da noch Luft nach oben, aber zu dem Marktwert, potenziellen Stammspieler des VfB, nehme ich auf jeden Fall mit, gerade weil Hendricks ist meine einzige klare Empfehlung beim VfB, weil alle anderen Spieler haben ihren Preis und gerade in der Offensive können wir uns halt auch nicht so sicher sein. Woltemade am ehesten, aber der ist halt bei knapp 10 Millionen. Das ist dann schon ein happiger Preis. Auf der anderen Seite, bei den Wolfsburgern sind schon mehrere interessante Spieler, also Bronau für 1,18 Millionen, Kaminski sogar nur 590.000 und Gerhard für 1,61 Millionen. Das sind die, einer der drei wird mindestens spielen, jetzt in Stuttgart. Und klar gibt es da eine Unsicherheit, aber der Marktwert ist auf jeden Fall noch sehr verlockend. Patrick Wimmer außerdem 5,71 Millionen, ist ein sehr, sehr ordentlicher Preis, hat zuletzt gut aufgedreht, Sonderlob bekommen vom Hasenhüttl, der gesagt hat, er macht das überragend. 27 Punkte in den letzten vier Spielen bei Comunio. Ja, und da sind minus zwei Punkte aus dem Bayern-Spiel mit drin. Also können wir überlegen. Aus den anderen drei Spielen hat er schlanke 29 Punkte geholt. Also es ist richtig, richtig gut im Moment. Was Wimmer macht, Stammplatz ist sicher, da würde ich reingehen für unter sechs. Auf jeden Fall. Kilian Fischer, 2,34 Millionen. Auch er dümpelt bei 1,8 Punkten pro Spiel für die Gesamtsaison. Ja, aber seit der Winterpause hat er sich stabilisiert, immer Plus gemacht. Ja, in den ersten 15 Spieltagen waren noch dreimal Minus und einmal Null Punkte dabei. 18 Punkte aus sechs Partien. Ein ordentlicher Dreierschnitt. Hier haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht wissen, Röslev, er ist der Konkurrent für Kilian Fischer. Wie sieht das Ganze denn aus? Wer kann sich da mittelfristig bis langfristig durchsetzen? Im Moment kurzfristig Röslev mit Oberschenkelproblemen. Aus meiner Sicht bleibt dann Fischer auch erstmal drin. Und dann würde ich noch reingehen zu dem Preis. Auch weil ich glaube, es wird ein sehr knappes Spiel werden. Ich sehe den VfB ganz eine Nasenspitze vorne, ein 2:1 Heimsieg. Ja, ich sehe viel von dem, was du auch gesagt hast, aber ich glaube, am Ende ja, wird Stuttgart wahrscheinlich jetzt auch mal wieder federn lassen. Ich glaube, Wolfsburg war zuletzt eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Ich tippe auf ein knappes, sehr umkämpftes 0:1, trotz der Verletzungen bei Wolfsburg tatsächlich. Okay. Nächste Partie, St. Pauli empfängt den Sportclub Freiburg und nur die Bayern und Leipzig haben häufiger zu Null gespielt in dieser Saison als St. Pauli. Denen ist das 7-mal gelungen, Bayern und Leipzig jeweils 10-mal. Und dann folgt aber schon der SC Freiburg. Das hätte ich jetzt auch, hättest du mich spontan gefragt, bei St. Pauli hatte ich es im Blick, bei Freiburg nicht so. Freiburg auch schon 6-mal zu Null gespielt, das 6. zu 0 letzte Woche gegen Heidenheim. Das war der 2. Sieg in Serie und so eng ist die Bundesliga im Moment von Platz 10 hoch auf Platz 6 durch diese 2 Siege und ist jetzt wieder in einer sehr guten Ausgangslage, was das Rennen um die Europapokalplätze angeht. Von den bisher 9 Bundesligaspielen gegen Freiburg hat St. Pauli aber 5 gewonnen. Also gegen keinen anderen Club hat St. Pauli so viele Bundesligasiege eingefahren wie gegen Freiburg und ist auch seit 5 Bundesligaspielen gegen den Sportclub ungeschlagen. 3 Siege, 2 Remis. Also durchaus eine erstaunliche Serie. Du wirst uns mal erklären, was wir zu erwarten haben am Millerntor am Samstag. Ja, die St. Paulianer müssen immer noch auf viele Spieler verzichten. Burchard, Zoller, Metz und Wagner sind alle noch raus. Dazu ja jetzt die akuten Ausfälle. Saliakas fällt länger aus. Gilavogi haben wir jetzt einen neuen Stand. Da hieß es letzte Woche in der Pressekonferenz 4 bis 6 Wochen. Das heißt jetzt noch 3 bis 5 Wochen geplant, der Ausfall. Zurückkehren könnte Connor Metcalf in den Kader. Bei Leipzig, gegen Leipzig war es knapp. Vielleicht jetzt nah an der Kaderrückkehr. Könnt ihr mir vorstellen, wenn er denn fit ist für 90 Minuten, also es wird wahrscheinlich noch 1 oder 2 Wochen dauern, eher 2, könnte Metcalf sogar jemand sein, der für die defensiven Flügel in Frage kommt, also die Wingback-Rollen, wo ja Saliakas jetzt ausgefallen ist, hat er in der Vergangenheit schon gespielt und die ziehen ja sehr viel ins Zentrum. Also da wäre Metcalf tatsächlich sehr spannend, wenn er zeitnah ja auch für 90 Minuten zurückkehrt. Es war kein schlechtes Spiel gegen Leipzig, aber naja, man war halt auch nicht so richtig nah daran, mal ein Tor zu schießen, trotz Überzahl irgendwie chancenlos. Man hat halt diese Rot-Szene gehabt, wobei da, wir haben das eben schon bei Leipzig diskutiert, auch fraglich ist, ob Rot überhaupt korrekt war, ob Orban nicht eigentlich fair die Situation geklärt hat. Und dann ist halt die Frage, was hat St. Pauli offensiv so richtig getan, um dieses Spiel zu gewinnen? Ritzka saß jetzt erstmal auf der Bank, war offensichtlich noch nicht spielbereit. Ich gehe davon aus, er wird jetzt wieder reinkommen auf der linken Seite, wo Van der Heijden auf dem Flügel gespielt hat. Ich vermute, wenn Ritzka voll fit gewesen wäre, hätten nicht sowohl Van der Heijden als auch Zwigala links gespielt. Also Ritzka saß ja komplett auf der Bank, hat gar keinen Einsatz gesehen. Da gehe ich davon aus, der dürfte dann jetzt reinkommen. Die beiden Innenverteidiger haben das nicht so super gemacht auf dem linken Flügel. Spannend wird halt auch sein, wie das mit Weishaupt und Zart wird. Also theoretisch könnten auch beide als Wingback agieren. Blessing hat in der Vorbereitung Zart da mal ausgetestet. Weishaupt bei Freiburg sehr viel links auch Wingback gespielt. Aber mit Ball sind sie dann ja doch beide wieder der Breitengeber. Beide eher jemand, die aus der Breite in die Tiefe gehen. Niemand, der jetzt, ich habe es eben schon bei Metcalf gesagt, die Wingbacks ziehen sehr früh ins Mittelfeld bei St. Pauli. Das ist nicht unbedingt eine Rolle für die beiden. Deswegen, ich gehe davon aus, Weishaupt links und dann Zart rechts Außenstarter. Bukalfa hat da ja nicht unbedingt Welten ausgerissen. Banks und Sinani auch nicht so richtig super funktioniert bisher. Ich gehe davon aus, Zart darf da rechts außen jetzt in der Startelf ran. Möglich auch, dass wir dann Stevens als Right Wingback sehen und dann Treu vielleicht nach links zurückgeht, wenn Ritzka noch nicht fit ist, nachdem die beiden Innenverteidiger das nicht so gut gemacht haben. Weiß man nicht, aber ich gehe davon aus, Treu rechts, Ritzka links dürfte für das Spiel die Besetzung der Wahl sein. Bei den Freiburgern wird die Verletzungslage gerade so ein bisschen besser. Trey und Ogbus fehlen noch, das ist klar, die sind langzeitverletzt. Der kranke Kübler dürfte wahrscheinlich zurückkehren, wissen wir noch nicht so genau. Auch Grigoritsch war mit einem Infekt raus, da war man ja, ja, der hatte ja Chancen, doch zurückzukehren, aber man war eher vorsichtig, dürfte jetzt auch zurückkehren. Manuel Gulde ist wieder im vollen Teamtraining, was das jetzt genau heißt, weiß man nicht. Ist ja ohnehin nur Innenverteidiger 4 bis vielleicht sogar 5, wenn man Makengo zentral noch vor ihm sieht. Gehe ich davon aus, dass er vielleicht selbst fit nicht unbedingt den Kaderplatz sicher hat. Vor allem, wenn Rosenfelder und Muslia wieder zurück sind, also vor allem Rosenfelder natürlich defensiv, da hieß es letzte Woche in der Pressekonferenz, die sollen diese Woche ins Training einsteigen. Ob sie das getan haben, weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich noch keine Meldung gehört. Müssen wir mal die Pressekonferenz am Donnerstag abwarten. Ich gehe aber davon aus, dass beide wieder im Kader stehen. Rosenfelder dann vielleicht als einwechselnde Option, Muslia ja ohnehin aktuell gerade nach der beste Ankunft nicht unbedingt ein Kandidat für viel Spielzeit. Man hat sich gegen Bochum und Heidenheim jetzt gegen zwei Kellerkinder ein 1-0 erkämpft. Gegen Bochum schmeichelhaft aber verdient, gegen Heidenheim sehr glücklich, würde ich behaupten. Also so richtig, richtig gut war das nicht. Wie Freiburg jetzt wieder auf Platz 6 auf den Europarängen steht, weiß eigentlich keiner. Weil wenn man sich das Spiel anguckt, ist das richtig, ja, schon eher mager. Die Punkte stimmen halt, aber mit einem Torverhältnis von minus 8 gehört man eher in den Abstiegskampf. Damit ist man Platz 12 der Liga und nicht Platz 6. Spannendes Personell. Darf Sidia jetzt bleiben in der Startelf? Hat jetzt zweimal richtig, richtig gut gespielt, hat es beide Male gut gemacht. Zweimal in Folge Kicker-Elf des Spieltags. Kübler aber davor ja eigentlich der gewesen, der gesetzt war hinten in der Abwehrkette und der jetzt auch nur gesperrt und krank gefehlt hat, könnte natürlich wieder starten. Ich gehe davon aus, dass Sidia reinrückt, dass Sidia drin bleibt, aber sicher weiß man es natürlich nicht. Zentral scheint sich Höfler vorerst mal gegen Osterhage durchgesetzt zu haben. Der kam auch eingewechselt als Linksaußen dann ins Spiel und nicht für Höfler. Spannend dazu, Jan-Niklas Beste wurde, ich habe es gerade schon gesagt, Osterhage kam als Linksaußen, Beste hat als Rechtsaußen gespielt, wurde für Doan eingewechselt, nicht als Linksaußen oder Linksverteidiger, wie wir das ja vermutet haben, was so sein Rollenprofil sein könnte. Man probiert ihn anscheinend auch rechts aus. Da gab es auch schon Überlegungen und Gerüchte, dass man ihn vielleicht so ein bisschen, nein, zumindest als Option sieht, Doan im Sommer zu ersetzen auf dem rechten Flügel, hat bei Regensburg in der zweiten Liga auch immer mal wieder rechts gespielt. Bei Lissabon ja auch das ein oder andere Spiel rechts gemacht, ausnahmsweise. Könnte natürlich sein, dass man da so ein bisschen rumprobiert, ob man ihn da ja rechts dauerhaft sehen kann. Ich meine, bei Beste sehe ich auch gar keinen Grund, dass er zwingend links besser sein muss, weil er ja doch sehr, sehr beidfüßig ist. Also klar, ja, vielleicht aber die Flanken sind seine mit links kommen schon deutlich besser. Kommen stärker, aber dafür hat er dann die Möglichkeit, von rechts nach innen zu ziehen, selbst den Abschluss zu suchen mit seinem noch stärkeren linken Fuß. Also ich sehe das erstmal ergebnisoffen. Also muss man sich anschauen. Also ich glaube, auch Freiburg weiß das schlichtweg noch nicht. Also man probiert das jetzt halt ein bisschen aus, will mal schauen, wie funktioniert Beste vielleicht auch rechts, um halt einfach für den Sommer auch personell planen zu können. Weil also, dass Doan im Sommer geht, ist höchstwahrscheinlich, würde ich behaupten. Also da steht nichts fest, da gibt es noch keine konkreten Verhandlungen oder so. Aber es ist zu erwarten, dass dass Freiburg ihn im Sommer nicht halten kann. Und dann braucht man halt einen Ersatz. Und das ist halt die Frage, kann Beste das sein oder muss man da nochmal nachlegen? Kann man dann, also wenn Beste das halt ist, kann man halt sagen, okay, wir schauen allgemein halt nochmal nach einer offensiven Verstärkung dann im Sommer. Oder man sagt halt, okay, Beste rechts funktioniert nicht, da müssen wir aktiv noch jemanden holen. Deswegen gehe ich davon aus, man wird es jetzt vielleicht auch ein bisschen häufiger sehen, so ein bisschen da ausprobieren. Generell hatte der Kicker auch berichtet, Schuster sieht ihn als Offensivspieler, das heißt links außen, rechts außen, nicht unbedingt als Günther-Ersatz links hinten. Also auch da gute Nachricht für alle Günther-Besitzer. Der dürfte da wahrscheinlich vom Besten erstmal nicht betroffen sein. Könnte natürlich dann situativ trotzdem in der Rotation passieren. Aber Makengo macht da ja gerade Druck. Bei den Spielerempfehlungen schaue ich erstmal nach St. Pauli. Da für mich Eric Smeed auf jeden Fall jemand, wo ich sage, da gehe ich rein. 6,17 Millionen nach seiner Pause noch nicht ganz wieder auf den Marktwert gestiegen, wo er mal war. Der hat auch mal über 7 Millionen gekostet. Ja, würde ich auf jeden Fall hingehen. Ritzka 850.000 für mich eine Empfehlung. David Nemeth 2,69 Millionen, immer noch viel zu günstig für einen Stammspieler. Höfler, habe ich gerade schon gesagt, 2,52 Millionen für mich mit Stammplatz empfehlenswert. Dazu Philipp Lienert, wieder stärker unterwegs gewesen, hat jetzt auch 8 Punkte geholt, 4,03 Millionen. Und dann müsst ihr halt entscheiden, erwartet ihr Sedia wie in der Startelf? Ich würde sagen, ja, für 2,77 Millionen für mich dann auch ein klarer Kaufkandidat. Kübler für 4,05 Millionen, bisschen teurer schon, aber Kübler natürlich auch nochmal mehr Torgefahr. Sedia jetzt zuletzt auch mal getroffen, aber Kübler so ein bisschen, gerade bei Standards, nochmal gefährlicher gewesen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass, ja, dass er vielleicht wieder spielt, das wissen wir nicht so richtig. Was das Ergebnis angeht, da muss ich sagen, ich habe letzte Woche bei einem Spiel, wo ich gesagt habe, Wolfsburg-Leverkusen, da sieht es eigentlich alles danach aus, als würde das eine richtige Offensivschlacht werden mit vielen Toren, weil die defensiven Probleme haben und habe dann gesagt, das ist ein Spiel, klassisch, das geht dann am Ende 0-0 aus, damit hatte ich recht und das Muster behalte ich jetzt bei, das ist ein Spiel, das sieht aus, als würde es 0-0 ausgehen, also muss ich Tore tippen, ich tippe auf einen 3-2 Auswärtssieg für die Freiburger. Ja, also für mich quakt es nicht nur wie eine Ente, Nick, es ist auch eine Ente, ich tippe hier 0-0. Ja, ja, ich sag ja, also es spricht alles dafür, dass 0-0 ausgeht, aber ich habe letzte Woche mit dem gegen den Strom tippen so gut getroffen, das muss ich jetzt einfach mal beibehalten. Okay, ja, ich bin gespannt. Ja, 5 Tore, ist gut, dass du das einleitend erklärt hast, ich war jetzt erstmal ein bisschen verwirrt, ja, aber wir werden sehen, was passiert am Millerntor. Kommen wir zur nächsten Partie. Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund zum kleinen Revierderby, wenn man so will. Man muss sich das schönreden, ja, wo die Schalker jetzt mal schauen sollen, als sie wieder zurückkommen. Wir vermissen euch. Ja, ja, Bochum vermisst ihr anscheinend auch sehr. Ja, ja, das stimmt. Ja, die Bochumer wollen auch wieder zurück zu Schalke. Naja, gut. Bochumer, ja, das ist die perfekte Überleitung, Nick, weil 38. Bundesliga-Jahr für den VfL. Nie waren sie so schwach wie jetzt. 11 Punkte nur nach 21 Spieltagen. Immer noch muss man dazu sagen, es könnten 13 sein, wenn das Urteil hält. Also in diesen 11 Punkten, gut, es sind 11 sportliche Punkte. 2 könnten am grünen Tisch noch dazukommen. Da müssen wir dann abwarten, wie da die Entscheidung ausfällt, aber es bleibt nichtsdestotrotz wirklich eine Katastrophensaison aus Bochumer Sicht. Niko Kovac, erste Bundesligaspiel mit dem BVB verloren, 1-2 gegen den VfB Stuttgart. Die ersten beiden Bundesligaspiele als BVB-Cheftrainer verloren hat zuletzt der große Teemu Konietzka. Ja, wir senden Grüße nach oben, ja, leider viel zu früh verstorben. Vor 41 Jahren, 1984 war das. Weißt du, wofür Teemu Konietzka vor allen Dingen auch bekannt ist, Nick? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Namen bisher in meinem Leben noch nie gehört, deswegen kann ich echt keine Antwort geben. Du kommst da hinten auf die stille Treppe. Teemu Konietzka natürlich, wir wissen es, er hat das erste Tor der Bundesliga-Historie geschossen. War auch ein richtig, richtig krasser Knipser. Ich glaube, er war der Erste, der 50 Bundesliga-Tore hatte oder sowas in die Richtung. Also er war am Anfang in diesen ersten Jahren war relativ gut dabei, ist dann dem Ruf des Geldes gefolgt und in die Schweizer Liga gewechselt. Hat dann auch, ich glaube, bis zu seinem Tod an Krebs verstorben, hat er, meine ich, in der Schweiz gelebt. Ja, das habe ich jetzt nicht nochmal, das ist das, was ich aus dem Kopf habe, aber Teemu Konietzka, erste Bundesliga-Tor. Wo ist es gefallen, Nick? Ja, in Bochum. Mitspielen. Nee, im Weserstadion natürlich. Ja, Werder hat das Ding noch gedreht, aber Dortmund hat das erste Tor gemacht. nicht festgehalten von den Kameras. Es gibt unterschiedliche Geschichten, warum. Ja, entweder war der Kameramann stand im Stau, ja, und der Schiri hat zu früh angepfiffen. Das waren die Verbindungen, die es gegeben haben soll. Es gibt also kein Bildmaterial von diesem Tor. Weder ein Foto noch Fernsehen. Ja, vom allerersten Bundesliga-Tor. Er hat's gemacht, der Konietzka. So. Ja, Bildungsauftrag ist das Stichwort, Nick. Muss ich ja immer mal wieder hier gerecht werden, als Altvorderer der Bundesliga-Historie. Ja, naja, also wir denken an Timo Konietzka und gehen weiter in die Statistik rein des Spiels. Dortmund gegen Bochum seit 6 Pflichtspielen umgeschlagen, 4 Siege, 2 Remis. Wir erinnern uns, es gab ein ganz bitteres Remis in Bochum aus Dortmunder Sicht, als man dann eben nicht Meister wurde. Und die letzten 3 Auswärtsspiele in Bochum hat man auch nicht gewonnen. Am Ende stand es jeweils 1-1. Wir schauen jetzt mal aufs Personal und dann werden wir sehen, ob das denn wieder so kommt. Bei Bochum, Wittek gesperrt, Boadu ganz bitter, ja, 2-mal geknipst in Kiel. Bochum da mit dem 2-2 so, zumindest verhindert, dass Kiel nicht weggezogen ist, Muskelfaser ist im Oberschenkel. Fällt auf jeden Fall jetzt aus und vermutlich auch die Woche danach. Ja, das ist noch ein bisschen unklar. Masuras, Sturmalternative, Knieprellung ist fraglich. Holtmann dürfte hingegen dann wieder fit sein. Der ist angeschlagen ausgewechselt worden, aber da gab es schon Entwarnung. Der dürfte also zur Verfügung stehen gegen den BVB. Der Punkt in Kiel, wenn man auf die Tabelle schaut, muss man sagen, ist eigentlich zu wenig, aber okay, man hat die Hoffnung dadurch am Leben gehalten, Kiel ist nicht weggezogen. Was ich spannend fand, Kraus direkt in die Startelf gerückt, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass Sissoko gelb gesperrt war, dann war da eben ein Stammplatz frei. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Kraus einfach drin bleibt, weil ja Wittek gesperrt ist, dann könnte Sissoko reinrücken für Wittek. Ist natürlich eine ganz andere Position, aber das könnte dann Hacking so lösen, dass er Holtmann auf die Schienenposition rückt und dann hätte man das Ganze also gelöst. Sissoko wäre drin, Kraus könnte drin bleiben. Frage ist, Hofmann oder Broschinski, wer ersetzt Boadu? Ja, das sind für mich die beiden Optionen. Wenn wir auf die Dortmunder Seite schauen, Riasson, gelb-rote Karte und für mich... Ja, ich mag diese gelb-rote Karte überhaupt nicht bei Riasson, muss ich ehrlicherweise sagen. Stiller hält Riasson eine Viertelstunde lang fest, ganz klar, er will genau diese Reaktion provozieren, die dann kommt, dass Riasson ihn einmal kurz wegschubst, das ist nichts Böses. Und Siebert geht hin, zeigt beiden Spielern gelb, Riasson hatte schon gelb, damit ist es gelb-rot. Nee. Ja, da musst du als Schiri auch ein bisschen in Übersicht, das ist so eine nervige Aktion gewesen von Stiller, die genau darauf ausgelegt ist. Und dann musst du, also, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, da ist ganz klar, von wem da die Aktion ausgeht. Und dann darfst du auch als Spieler deinen Gegenspieler mal wegschubsen, wenn der dich wirklich 3, 4, 5 Sekunden lang permanent festhält und nervt. Und du bist eigentlich an ihm vorbei und hast grüne Wiese vor dir. Ja. Also das mag ich gar nicht, dass es dafür eine gelb-rote Karte gibt. Ja, ich habe mir die Szene, wurde mir mehrfach zugeschickt tatsächlich. Ich finde es am Ende richtig, weil Riasson ihn eben nicht nur wegschubst, sondern wirklich so wild mit den Armen rudert. Man könnte es sogar, also ich würde behaupten, gibt Schiris, die legen das sogar als Ausschlagen aus und geben da glatt rot. Also für mich einfach nur dumm. Also die erste Gelbe war ja auch schon so eine Meckergelbe. Also gerade wenn du die erste Gelbe auch wegen sowas bekommen hast, dann musst du auch einfach aufpassen, musst dich im Griff haben und darfst es eben nicht nochmal machen. Ja, ich finde, das sagt sich immer einfacher. Ich sag immer, ich finde, bei Gelb-Rot kann man gerne ein bisschen vorsichtiger sein oder Fingerspitzengefühl walten lassen, wenn es was Neues ist. Aber die Idee ist ja, du ermahnst, du verwarnst und wenn es dann weitergeht, fliegt er runter. Und wenn du halt das machst, wofür du schon gelb gesehen hast, dann hast du schon die klare Verwarnung bekommen, hier, halt dich mal zurück, zügel mal dein Temperament, hör auf mit der Scheiße. Und wenn er das dann halt direkt weitermacht, für mich wirklich, also ganz klar berechtigt, dass er da mit gelb-rot runterfliegt, okay. Einfach nur dumm. Kommen wir nicht zusammen. Ja, gerade auch wenn du siehst, was die Herren Xhaka, Andrich, auch ein Florian Wirtz, ja, wie die über den Platz laufen, was da passiert, da passiert nichts. Ja, ja, aber das die ist, sehen, aber ja. die sehen dann maximal einmal gelb und dann halten sie halt die gar Kappe. Nicht. Also, die sehen gar nichts. Ja, aber also nichts. An der Stelle, wie ja. gesagt, wenn du schon gesehen klar, hast, du musst der Schiri hat klar gemacht, er möchte das nicht sehen, er hat dich dafür verwarnt, dann komm auch einfach runter und mach's nicht. Also das ist einfach nur, das ist halt auch immer so leichter, eine Frage. Ist. Leichter gesagt als getan. Ja, wie gesagt, trotzdem, ich also. Finde da ganz klar, die Aktion ist Stillers Aktion, der soll gelb dafür bekommen und Riasson wird nochmal gesagt, Freund, sei vorsichtig und gut ist. Ja, das nee, also wie gesagt, mein. Wenn das erste eine Foulgelbe gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, mach's mal ein bisschen Piano und gib da nicht gelb-rot, aber also für mich total verständlich. Aber ja. weiter im Text. Gut, Riasson wird ausfallen, ja, das ist auf jeden Fall klar. Felix Metscher fehlt auch noch eine ganze Zeit, der ist nicht mit dabei, außer dem Benze Baini, der die Reise nach Lissabon nicht angetreten hat, fällt mit einer Muskelverhärtung aus. Die Frage ist, wie sehr fällt das eigentlich noch ins Gewicht? Ja, ins Gesicht fällt es vielleicht auch, aber ich wollte erstmal das Gewicht wissen. Ja, Svensson, sehr guter Auftritt in Lissabon, ist auch gelobt worden von Niko Kovac. Für meine Begriffe ist er auch erstmal jetzt der Platzhirsch auf der linken Seite. Ja, also Benze Baini war sicherlich nicht einer der schwächsten Dortmunder, aber Svensson hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ist jemand, der nicht belastet ist von der schwachen Leistung der Dortmunder bis hierhin. Also glaube ich, kann Benze Baini, wenn man so will, kann sich in Ruhe auskurieren. Zweite Hälfte haben wir angesprochen in Lissabon, wie gut das war. Ich glaube, auch deswegen wird Kovac so wenig umstellen wie möglich. Ja, er muss ja Riasson ersetzen, der hat in der Champions League natürlich gespielt. Und das ist dann schon ein ordentliches Problem, weil er hat eigentlich gar keinen richtigen Rechtsverteidiger mehr. Darf ich da mal gerade reingehen? Ja. Ich möchte nämlich an der Stelle etwas platzieren. Zum einen, Benze Baini hat es zuletzt nicht schlecht gemacht. Ich würde aber behaupten, dass ja die Rolle, so wie Kovac das spielt, dass Benze Baini von links ins Mittelfeld gezogen ist, ist ja eigentlich eh nicht unbedingt sein Spiel. Svensson wiederum gelernt hat, zentraler Mittelfeldspieler eigentlich. Das ist ja genau seine Rolle. Also ich gehe davon aus, man hat ihn auch wirklich als Stammspieler für diese Rolle geholt. Von daher auf jeden Fall. Und rechts sehe ich dann tatsächlich Niklas Süle sehr, sehr spannend. Nicht mal wegen der Riasson-Sperre, sondern generell, weil Dortmund wirklich einen sehr, sehr fest strukturierten 3-2-Aufbau spielt. Also der Linksverteidiger zieht ins Mittelfeld, der Rechtsverteidiger schiebt in die Abwehrkette ein. Und das hat Riasson, also gegen den Ball war es gut. Gegen Lissabon hat mir Riasson aber als Innenverteidiger gar nicht so gut gefallen. Und gegen Stuttgart war das für mich auch schon ein Problem. So ein bisschen, da habe ich auch mehrfach gelesen, sah da nicht gut aus und auch geschaut. Ja, ist nicht unbedingt sein Spiel da, als Halbverteidiger zu spielen. Niklas Süle kann Rechtsverteidiger spielen, kann Innenverteidiger spielen, würde für mich sehr gut passen, wenn dann Süle, Can und Schlotterbeck die Dreierkette der Zukunft einfach ist. Ja, oder Waldemar Anton, ja, das ist die weitere Alternative, die ist gelbe fachfremd. Ja, wenn ich da nicht erwarte, ist Jan Kautu. Also, das, ja. Ich glaube, das, ja, das wäre eher jemand für rechts außen in ja. dem System halt. Ja. Ja. Und da ist im Moment kein Platz. Ja, da muss er sich hinten anstellen. Ja, da ist Adeyemi und Gittens im Moment die Platzhirsche auf den Flügeln. Und dann kam auch Bayer rein, der mir wirklich, ich glaube, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, wo er mir auf dem Flügel sehr gut gefallen hat, wo er auch in Lissabon die Möglichkeit hatte, sein Tempo mal auszuspielen. Es war halt auch alles so ein bisschen, Bayer kam links rein, das heißt, er spielt Halbraum links, zieht viel mit dem rechten Fuß zur Mitte, das ist ja auch eher sein Spiel, also ist eher ein Linksaußen als ein Rechtsaußen eigentlich. Ich fand Rechtsaußen Adeyemi tatsächlich, also ich fand ihn Adeyemi gegen Stuttgart wirklich schlecht, so, gegen Lissabon war es so, er hat das Tor gemacht am Ende, das war eine sehr gute Aktion, der Konter war richtig schön ausgespielt zusammen mit Julian Brandt. Aber der Rest des Spiels war sehr mager von Adeyemi, würde ich behaupten. Also würde mich nicht überraschen, wenn rechts außen, also ich sehe jetzt nicht Kultur in der Startelf, aber die Aussage, dass rechts außen kein Platz ist, würde ich so nicht unbedingt unterschreiben. Ja, da kann man erstmal auch noch also Duranville rein. Ja, ne? Genau, Duranville ist halt jetzt gerade vor Kultur, aber das liegt eher an Kultus Leistungen, als daran, dass die Konkurrenz so super gut ist. Also ich glaube, wenn er da leistet, könnte er sich den Platz schon erarbeiten. Okay. Ja, wie gesagt, es hat Gründe, dass er momentan nicht spielt, aber ich würde jetzt behaupten, dass Adeyemi und Duranville jetzt nicht unbedingt so die Platzhirsch-Konkurrenz sind, wo man sagt, da ist kein Vorbeikommen, sondern man könnte sich das schon erarbeiten, wenn man es denn ja selbst verdient hätte halt. Wir werden es sehen. Ich glaube auf jeden Fall, es gibt wenig Rotation. Und dann ist die Frage wer Riasson ersetzt, Süle oder Anton. Das sind auf jeden Fall die heißesten Kandidaten, weil man eben eigentlich niemanden 1:1 hat für diese Position. Du siehst Süle ja generell als jemanden, der da in diese Rolle reinwachsen könnte. Also darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie Kovac das löst. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Bochumer Seite habe ich Bero, der mit 3,5 Millionen noch günstig ist und auch wirklich im Moment relativ gut punktet. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und auf Dortmunder Seite Julian Brandt würde ich mal machen. 11,26 Millionen ist der Marktwert. 9 Punkte gemacht gegen den VfB. Klar hat er auch ein Tor gemacht. Ja, aber auch in der Champions League richtig, richtig stark. In dieser zweiten Hälfte hat er richtig aufgedreht. Ja, war Dreh- und Angelpunkt. 2 Tore vorbereitet. Und wenn Dortmund die Kurve auch in der Liga bekommt, ja, dann geht das für meine Begriffe nur dann, wenn die Formkurve von Julian Brandt auch nach oben zeigt und er so Leistungen abliefert wie jetzt bei Sporting. Und dann bekommt ihr einen absoluten Premium-Spieler, ja, das wissen wir ja, dass er das Zeug dazu hat, zu einem im Moment sehr ordentlichen Marktwert. Ja, 11,26 Millionen ist eigentlich geschenkt für Julian Brandt, wenn man sieht, wer alles teurer ist in der Bundesliga. Das Ding bei Julian Brandt ist ja immer so ein bisschen, die Frage ist nicht, bekommt Dortmund die Kurve, dann ist Brandt gut, sondern bekommt Brandt die Kurve, dann ist Dortmund gut. Also das ist ja die Frage, wer das Huhn und wer das Ei ist, ja, in dieser Beziehung. Aber also es ist halt wirklich immer, wenn Brandt gut spielt, dann gewinnt Dortmund, dann macht Dortmund gute Spiele. Und wenn es bei Brandt nicht läuft, dann tut der Rest halt auch wenig zur Sache so. Also das ist für mich schon sehr, sehr bedeutend tatsächlich bei Julian Brandt. Ja, also eine Unsicherheit ist es zu dem Marktwert, ja, aber ich ja, also das ist einer, der noch richtig explodieren kann. Ja, vielleicht auch Svensson, 4,48 Millionen ist der Marktwert und vor allen Dingen spannend, in der Champions League hat er schon Standards geschossen. Ja, also von der rechten Seite die Standards mit links waren seine Sache, die anderen hat groß geschlagen. Aber wenn ihr noch Standards im Repertoire habt, plus, ja, wir gehen davon aus, er behält den Stammplatz gegenüber Benze Baini, da ist er im Moment ein absolutes Schnäppchen zu einem Marktwert. Ja, das Svensson, ganz klare Empfehlung. Und auch Marcel Sabitzer, finde ich, für 5,88 Millionen darf jetzt im Zentrum spielen. Finde ich durchaus spannend. Hat mir auch ganz gut gefallen gestern in Lissabon. Ja, das würde ich auf jeden Fall noch machen. Und ich gehe auch davon aus, dass der BVB sich durchsetzt in Bochum und es gibt einen 3:1 Auswärtssieg. Ja, ich tippe auf was Ähnliches. Ich habe noch ein bisschen mehr Tore. Ich habe ein 2:4, aber im Prinzip bin ich genau da auch. Okay, und dann kommen wir zum Topspiel. Nick, es ist jetzt so ein bisschen tabellarisch nicht mehr ganz so spannend, wie es noch letzte Woche gewesen wäre, weil Leverkusen natürlich Federn gelassen hat in Wolfsburg. Aber Leverkusen empfängt den FC Bayern. Und es ist übrigens das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass es nach 21 Spieltagen gleich 2 Mannschaften gibt, die weniger als 2 Niederlagen haben. Das ist Leverkusen und die Bayern, beide. Leverkusen seit 19 Partien ungeschlagen, Bayern mit 7 Siegen in Serie. Also das ist wirklich schon, Berti Vogts würde sagen, die La Creme. Ja, des Fußballs, des Deutschen, die da aufeinandertreffen. Die Münchner 54 Punkte geholt. Nach 21 Spieltagen gab es nur 3 Mal, dass das Teams übertroffen haben. Ja, 2013-14 die Bayern 59 Punkte, 2015-16 56 Punkte zu diesem Zeitraum und letztes Jahr Leverkusen mit 55. Also hätten wir jetzt das Leverkusen der letzten Saison, wäre es jetzt ein Kampf mit 54 gegen 55 Punkte. Aber und so weiter. Also die Bayern da ganz nah dran am Leverkusen-Niveau der Vorsaison. Aber was sie noch nicht geschafft haben, ist Alonso zu knacken. Ja, der ist nämlich seit er in Leverkusen ist, ungeschlagen gegen die Bayern in 5 Pflichtspielen. 3 Siege eingefahren, 2 Remis. Ich weiß nicht, wann es zuletzt mal einen Trainer gab, der so eine Bilanz hatte nach 5 Spielen gegen die Bayern. Es wird eine Weile her sein. Also Alonso hat offensichtlich den Dreh raus, wobei ich erinnere mich auch an dieses Hinspiel, da weiß man am Ende auch nicht so ganz genau, wieso Leverkusen da eigentlich einen Punkt geholt hat in München, aber okay. Du wirst uns mal auf Stand bringen, was jetzt das Rückspiel angeht und die vermutlich letzte Möglichkeit für Leverkusen in dieser Saison noch in den Titelkampf ernsthaft einzugreifen. Ja, bei der Werkself fehlen erstmal die altbekannten Terrell und Beloschian langfristig. Das wissen wir schon, da ist schon Ersatz für gekommen. Hermoso, der Ersatz für Beloschian, muss allerdings erkrankt mit dem Training pausieren. Dafür Grimaldo nach Kopftreffer und ja auch der Sperre fit und einsatzbereit. Ja, man hat defensiv so ein bisschen Probleme gehabt diese Saison, wo man auch mit Hermoso es jetzt besser gemacht hat. Xabi Alonso hat auch gesagt, der wird wahrscheinlich noch einen großen Einfluss haben. Hätte ich jetzt persönlich nicht so erwartet, dass er wirklich so den riesigen Einfluss bekommen sollte. Aber ich glaube halt gerade in der Rotation könnte er wahrscheinlich viel spielen. Ich bin mal gespannt. Lukas Radetzky hat, ja, also es war gegen Wolfsburg auch nicht super stabil. Lukas Radetzky musste da sehr viel machen, hat aber endlich mal wieder eine meisterhafte Leistung abgeliefert. Das war diese Saison auch ein bisschen mager im Vergleich zur letzten Saison. Offensiv, ging dafür nicht ganz so viel in dem Spiel. Beeindruckend fand ich, da tatsächlich Leverkusen hat nur einen von 15 Abschlüssen aufs Tor gebracht. Wolfsburg hingegen hat nur 13 Mal geschossen, dafür aber 8 aufs Tor gebracht. Also wirklich Radetzky da herausgefordert. Also es hat einen deutlichen Unterschied gezeigt. Gerade Boniface ist ja sehr, sehr trigger-happy, schießt gerne, aber halt dann auch gerne mal unplatziert. Man tut sich so ein bisschen unnötig schwer, habe ich das Gefühl. Man macht sehr viel, spielt sehr nervös. Man hatte im Pokal, bisschen überraschend für mich tatsächlich, auch den Turnaround dann noch geschafft. Aber sonst die Saison ist man so ein bisschen nervöser, nicht ganz so ruhig, nicht ganz so relaxed wie die letzte Saison. Spielt die Angriffe nicht so aus, was zu sehr positiven Dingen führt. Also Florian Wirtz ist der Flankenkönig der Liga mit seinen Hereingaben immer wieder. Aber ja, die Frage ist halt, ob das so ist, was man will. Das war eigentlich genau das Gegenteil davon, war das, was Leverkusen letzte Saison so stark gemacht hat. Bin ich so ein bisschen, ja, nicht überzeugt momentan. Jetzt mit den Bayern, ja, aus sportlicher Sicht eher vielleicht der falsche Zeitpunkt für Leverkusen, gegen die Bayern zu spielen. Da ist man momentan nicht so super stabil und eingespielt in allen Richtungen. Die Leverkusener Startelf dazu, ja, viele Fragezeichen, lässt sich nur erraten an vielen Stellen. Irgendwie jede Formation ist möglich, Rotation ist in alle Richtungen möglich. Könnte eine Fünferkette sein, könnte eine Viererkette sein, könnte eine Dreierkette sein, könnte eine Sechserkette sein, wenn man es so sieht. Wenn man eine Viererkette mit Frimpong und Grimaldo auf den Flügeln sieht. Das ist das, wovon ich ausgehe tatsächlich. Also Mukiele, Tapso, Bartra und Hinkapi quasi als Viererkette, Frimpong, Grimaldo auf den offensiven Flügeln. Das ist das, wo ich sage, das wird wahrscheinlich, ja, denke ich mal, die Formation sein, mit der man erfolgreich sein will. Dann wird es nicht. Weil ich kann nur eine Sache, Alonso wird, der hat gegen die Bayern immer irgendwas ausgepackt, was die Bayern nicht erwartet haben. Wenn du es schon erwartest, werden es die Bayern vielleicht auch erwarten. Ne? Dann denkt er, du denkst, er denkt und dann denkt er nämlich. Ja, aber man muss dazu sagen, im Pokal hat er genauso gespielt und es hat ja funktioniert. Also ja, es ist schwierig, wenn man dem Pokal nachgeht. Wäre dann mein Tipp, dass er es diesmal nicht dasselbe macht, was im Pokal funktioniert hat. Ja, aber man kann ja auch andere Dinge verändern. Also wenn wir dem Pokal nachgehen, hätten wir dann eine Dreierzentrale mit Palacios, Andrich und Schaka und Wirtz als falsche Neun. Das dürfte ich, also würde ich sehr sicher ausschließen. Ja, das stimmt. Lag ja auch daran, dass Schick da noch nicht so krass in Form war, aber Boniface jetzt schon gefehlt hat. Jetzt hast du beide zur Verfügung, beide in guter Form. Dazu in der Zentrale. Eigentlich ist, also Schaka und Wirtz werden spielen. Denke, das ist indiskutabel. Xhaka spielt sowieso immer und Wirtz spielt die wichtigen Spiele auch. Leistungsbedingt ist eigentlich Aleix Garcia derzeit die Nummer 2 im Zentrum. Also der im Pokal gar nicht gespielt hat. Könnte natürlich sein, dass man Andrich als Spielertyp gegen München eher haben will. Mit der Physis, mit der Kampfstärke, mit der Mentalität. Ja, Ähnliches gilt dann auch offensiv. Ne? Schick zuletzt eigentlich für mich der Stärkere gewesen, müsste eigentlich starten. Boniface natürlich aber mehr Tempo, ein bisschen, ja, vielleicht für die Umschaltaktionen der spannendere Spieler irgendwie. Ach, so richtig ist es nicht zu greifen. Also, wenn ich tippen müsste, dann bin ich bei Radetzky im Tor, Mukiele, Tah, Tapso, Hinkapi, dann Xhaka und wahrscheinlich Andrich, und dann Frimpong wird Grimaldo und dann wahrscheinlich Boniface im Sturm. Aber so richtig sicher ist es nicht bei den Leverkusen momentan. Bei den Bayern hingegen ist gesundheitlich vieles sehr, sehr gut. Peretz fehlt noch, Ito steht vor einer Rückkehr. Er hat ein Zitat, gutes Level, hat Kompany jetzt gesagt. Also ist durchaus möglich, dass er am Wochenende wieder seine erste Einwechslung bekommt. Ist quasi so ein bisschen abwarten auf den richtigen Zeitpunkt, um nicht nochmal eine Wiederverletzung zu riskieren. Aber theoretisch könnte es jetzt jederzeit so sein. Tarek Buchmann hat sein Comeback bei der U23 gegeben, ist aber natürlich für die Profis eher nicht spannend. Palinha wird das Champions-League-Spiel heute Abend, müsst ihr natürlich auch nochmal die Augen aufbehalten, krank verpassen, war die Meldung. Ich gehe davon aus, dass der dann zum Wochenende wieder ein Kaderkandidat sein könnte, wissen tun wir es aber nicht. Alfonso Davies hieß es auch, er könnte diese Woche ins Training zurückkehren, also nach dem Champions-League-Spiel. Ich gehe aber davon aus, dass der auch fürs Spiel gegen Leverkusen, also vielleicht nimmt man ihn auf die Bank, um so eine Notfalleinwechslung irgendwie als Möglichkeit zu achten, aber ich würde mich sehr wundern, wenn man das riskiert eigentlich. Gilt dann bei den Bayern ein bisschen was Ähnliches wie bei Leverkusen, die Defensive ist nicht die stabilste, man lässt tatsächlich sehr, sehr wenige Schüsse zu, aber natürlich dann halt gerne Großchancen, weil man sehr hoch presst. Aber insgesamt in der Bundesliga die Bayern zuletzt richtig gut in Form. Diese Champions League Pleite in Rotterdam, ja, muss man so ein bisschen außen vor lassen. Aber seit der Mainz-Niederlage marschieren sie mächtig voran, lassen keine Punkte aus. 8 Punkte Vorsprung derzeit ist eine Menge, ne? Das direkte Duell könnte jetzt halt wirklich für beide Teams so ein bisschen spannend sein. Wenn Leverkusen gewinnt, sind es 5 Punkte, dann bleibt Leverkusen im Meisterrennen. Dann muss Leverkusen wirklich auch den Fokus auf die Liga richten. Das wird natürlich auch super spannend in Hinblick auf die Zukunft. Wird Leverkusen eher in Europa rotieren oder halt irgendwie versuchen, immer die beste Elf aufzustellen? Oder kann Leverkusen sagen, ja gut, Meisterrennen können wir abhaken, wenn es 11 Punkte sind, wenn die Bayern gewinnen, 11 Punkte Unterschied, dann sagt Leverkusen wahrscheinlich, okay, in der Bundesliga spielen wir eher ein Hermoso, eher ein Arthur oder so, ne? Schont oder Teller auf den Flügeln, schont die Topspieler für die Champions League. Müsst ihr natürlich so ein bisschen im Kopf behalten, ne? Gilt Ähnliches für die Bayern. Auch bei den Bayern eher die Spitzenspieler dann gefragt in der Bundesliga, wenn das Meisterschaftsringen halt richtig, richtig, richtig eng ist. Ja, bin gespannt. In der Liga gab es ein Spiel, wo beide nicht so richtig gut waren. Dann haben 2 Traumtore am Ende das Unentschieden gemacht. Im Pokal hat die frühe rote Karte, das Spiel entschieden. Deswegen ist es so ein bisschen spannend. Wie sieht's aus? Können die Bayern jetzt endlich mal die Werkself besiegen? Unter Alonso halt noch nicht passiert, dass die Bayern das gewinnen. Bin gespannt. Ich erwarte bei beiden die beste Elf, so auch bei den Bayern. Für mich da die Frage, wer ist Rechtsverteidiger aktuell? Stammspieler Leimer vermutlich eher vor Stanisic und Bui. Zentral Pavlovic oder Goretzka. Ich bin tendenziell bei Pavlovic, der eigentlich der bessere Spieler ist. Und dann ist die linke Offensive fraglich. Startet Sané oder Coman? Theoretisch auch Gnabry, glaube ich, die Möglichkeit, aber eher nicht. Also für mich dann, also ich bin bei 51-49% Sané, könnte aber genauso gut halt Coman sein. Bei den Spielerempfehlungen, es ist halt schwer. Aleix Garcia, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nicht startet, aber er ist aktuell wirklich so gut in Form. Er macht so gute Comunio-Punkte vor allem für 8,82 Millionen. Für mich eine Top-Empfehlung. Muss das Risiko eingehen, glaube ich, an der Stelle. Also ich werde ihn mir wahrscheinlich, ich hoffe, meine Liga-Kollegen hören nicht zu, ist heute bei uns auf dem Markt. Ich werde ihn mir wahrscheinlich schnappen in der Hoffnung, dass er richtig gut performt am Wochenende. Mal schauen, Alejandro Grimaldo, 14,44 Millionen, so günstig wie seit Saisonbeginn nicht mehr, jetzt durch die Sperre gewesen, würde ich auch reingehen. Mukiele, 3,28 Millionen und Andrich, 6,0 Millionen, je nach Aufstellungsprognose. Ich sehe beide in der Startelf und dann sind beide für mich auch gute Investitionen, ist natürlich aber bei beiden auch viel Risiko dabei. Bei den Bayern, gerade schon gesagt, ich sehe Leimer in der Startelf, für mich dann für 5,1 Millionen eine sehr gute Option. Und Min-Jae Kim auch mit seiner Torgefahr zuletzt 9,77 Millionen, für mich auch jemand, wo ich reingehen kann. Beim Ergebnis, ich habe schon gesagt, ich sehe Leverkusen aktuell nicht in so guter Form, was das Sportliche angeht. Klar, es ist das Spitzenspiel, da wird man vielleicht auch nochmal besser auftrumpfen, aber ich glaube, es wird dann doch jetzt zu diesem Bayern-Sieg kommen, den es schon lange nicht mehr gab. Ich tippe auf ein 1-3. Okay. Ja, ich bin so ein bisschen, viele sagen ja auch, die Bayern, ja, das ist im Prinzip der erste FC Köln der ersten Liga. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass sie auch das Ergebnis holen, was der FC geholt hat in Leverkusen und 2-2 spielen. Ja, weil Verlängerung gibt's ja nicht. Das wäre mein Tipp. Erzähl das mal Uli Hoeneß. Ja. Ein Nachtrag aber noch, was die Frage angeht, der Belastung bei Leverkusen. Weil eins ist klar, also die Wahrscheinlichkeit, dass Leverkusen im Achtelfinale ausscheidet, ist nicht so gering, wenn man sich diesen Champions-League-Turnierbaum anschaut. Weil wir jetzt schon wissen, Leverkusen im Achtelfinale entweder gegen den Sieger Real gegen Man City oder gegen den Sieger Bayern gegen Celtic. Es könnte also wirklich sein, dass es das Duell Leverkusen gegen die Bayern dann auch in der Champions League geht. Und im Moment sehe ich da dann auch den Vorteil der Bayern. Also da, ich sag mal so, die Dortmunder als nicht unter den Top 8 haben vermutlich das einfachere Achtelfinale, weil die werden entweder auf Lille oder Aston Villa treffen. Ja, das ist jetzt schon klar. Also ich sag's ganz ehrlich, wenn sie auf Man City oder Real treffen, da mache ich mir wenig Sorgen. Am Ende ist Real, das Real, sagt man, ich weiß. Aber die ich sind weiß, so scheiße gewesen gestern. Also beide wirklich so schlecht unterwegs. Real ist Real, du hast es gesagt. Ich sage es ja, ich sag's ja nur mal vor den Hinterkopf, wenn man jetzt so grob überlegt, wie wird wo rotiert und dann sind noch zwei Spiele und dann bist du raus. Das kann durchaus passieren. Ja? Das wollte ich nur noch einmal loswerden. Und dann würde ich sagen, Nick, gehen wir rein in den Sonntag. Aber ganz kurz, würd's dich überraschen, wenn Bayern gegen Celtic aus der Champions League fliegt? Also mich nicht. Also es wäre für mich auch so klassisch Bayern momentan. Was? Irgendwie. Nee, null. Ja, doch. Also es wäre sehr ikonisch. Nee. Das glaube ich einfach nicht. Gut, gehen wir rein in den Sonntag. Der SV Werder empfängt die TSG Hoffenheim. Seit elf Jahren, Nick, wartet Werder auf einen Heimsieg gegen Hoffenheim. Und ich war bei keinem Spiel so oft, glaube ich, zuletzt mit meinen Jungs auch, wie Werder gegen Hoffenheim, ja, weil man einfach immer noch an Karten kommt, weil dann doch der Gästebereich relativ kurzfristig dann, der Gästebereich wird umgewandelt in Heimbereich, es sind noch Karten zur Verfügung. Ja, und dann kann man die Karten auch bestellen, nachdem die Ansetzungen da sind. Das ist immer so das Problem, dass die Bestellphase meistens ist, bevor ich überhaupt weiß, ob ich kann zu den Spielen. Kann man die 50 Hoffenheimer Fans, die kommen, nicht einfach auf die leere VIP-Tribüne setzen und den Block komplett verkaufen an die Heimfans? Ja, naja. So ist das. Aber seit 11 Jahren nicht mehr gewonnen gegen die TSG. Das muss sich ändern. Und ich sag mal so, die Vorzeichen, Hoffenheim hat bislang ein einziges Auswärtsspiel gewonnen in dieser Saison. Werder hat 11 Tore im Anschluss nach Flanken erzielt aus dem Spiel heraus. Das ist der Topwert der Liga. Hoffenheim hat 10 Tore kassiert nach Flanken aus dem Spiel. Das ist der Minuswert der Liga. Also, da kommt wirklich, eigentlich passt es wie Arsch auf Eimer. Ja, ich hoffe mal, dass dann auch der Fluch gegen die TSG da endlich gebrochen wird. Ja, dass man so lange nicht gewinnen konnte. April 2014, letzter Heimsieg gegen Hoffenheim. Schauen wir aufs Personal. Bei Werder, Friedel und Topp, die werden weiterhin ausfallen. Ansonsten leider einige Fragezeichen. Schmied, der in München nicht dabei war, mit muskulärem Problem. Fraglich, Stay musste ausgewechselt werden, auch mit muskulärem Problem. Auch fraglich, wissen wir noch nicht ganz genau, was es ist. Jinma musste ausgewechselt werden in München. Es gibt vorsichtige Entwarnung, ja, aber es ist ein verletzter Fuß gewesen, an dem er operiert wurde, der umgeschlagen ist. Auch da müssen wir erstmal abwarten. Und Malatini, Warnverletzung. Ja, klingt jetzt erstmal nicht so wichtig, aber ich hätte mir durchaus vielleicht sogar vorstellen können, dass Malatini mal wieder eine Möglichkeit bekommen hätte. Pieper auf jeden Fall hat seine Chance nicht nutzen können in München, dazu jung mit einem schwarzen Tag. Ob das aber Auswirkungen hat auf die Startaufstellung, glaube ich nicht. Immerhin, Niklas Stark nach Gelb-Rot-Sperre wird er wieder in die Dreierkette zurückkehren, vermutlich gemeinsam mit Veljkovic und Jung diese dann auch bilden. Ja. Wäre jetzt Malatini fit, hätte er für mich Außenseiterchancen, Veljkovic zu ersetzen. Ja, einfach aufgrund, dass man vielleicht doch ein bisschen Tempo haben will. Hinten. Ja, aber wie gesagt, Außenseiterchancen und er ist zudem noch angeschlagen. Ja, was du eben gesagt hast über St. Pauli, ja, dass sie es nicht schlecht gemacht haben, aber eigentlich chancenlos waren in Leipzig, das können wir, glaube ich, 1-1 über Werder so übernehmen. Sie haben eigentlich ganz wenig zugelassen an klaren Möglichkeiten aus dem Spiel raus. Ja, nicht umsonst 2 der 3 Tore durch Elfmeter entstanden. Und ja, natürlich hat sich Werder ein bisschen aufgeregt über beide Elfmeter im Prinzip. Der zweite ist dann aber auch letztlich Wurst. Ja, für mich ist klarer Elfmeter, klarer Handelfmeter von Jung. Für mich war aber auch Rechbitschei, der Augsburger, ja, ein klarer Handelfmeter gegen Werder, den du nicht bekommen hast. Natürlich dann in der Summe noch mit dem Dortmund-Spiel und dem Tor, was gezählt hat, obwohl es nicht hätte zählen dürfen. Oder DFB zurückgerudert ist. Da hat sich da einfach so ein bisschen was angestaut. Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, warum gab es den Elfer für die Bayern hier, sondern warum hat es den denn gegen Augsburg für Werder nicht gegeben? Das wäre, glaube ich, eher die Schlagrichtung. Ja, dass man dann sich irgendwie denkt, ja, okay, da gibt es den jetzt, da gibt es den nicht. Ja, es ist, wie es ist. Ja, bei Handspiel suchen auch die Schiedsrichter noch ihre Linie, wie jetzt genau was gepfiffen wurde. Ja, dann war aber auch klar, Stay musste ja relativ früh raus, da kam Alvero. Alvero im Moment völlig außer Form. Ich weiß nicht, was da los ist, aber er ist einfach keine Alternative im Moment in der Bundesliga. Und dann ohne Schmied, da fehlte einfach jede Power nach vorne. Für mich sehr überraschend, dass Köhn wieder starten durfte. Caboret hat mir eigentlich sehr gut gefallen in dieser Rolle, hat gegen Mainz da gespielt. Ist für mich jetzt ein offenes Rennen. Eher 50-50. Ich bin eher bei Caboret im Moment als bei Köhn. Köhn, finde ich, hängt ein bisschen durch seit der Winterpause. Müssen wir sehen. Und dann ist die Frage vorne auf jeden Fall Duxch gesetzt. Und dann, wer kann, also Schmied wäre natürlich auch gesetzt, aber es kann sein, dass zwei der drei Offensivpositionen vakant sind, sollte Schmied nicht können, dann glaube ich, dann wäre ich mir relativ sicher, dass Silva in der Startelf stehen wird. Ich könnte mir das auch vorstellen, selbst wenn Schmied fit ist, dass Silva der dritte ist und Grüll nicht von Anfang an spielt, der wäre sonst für mich der Favorit, aber wir erinnern uns, ja, Duxch kann durchaus mit einem Zentrumstürmer sehr gut zusammenspielen. Also die Verbindung mit Füllkrug hat gut funktioniert. Ich glaube fast, dass es Duxch lieber ist, wenn er um jemanden herumspielen kann, der auch mal mit dem Rücken zum Tor einen Ball festmachen kann. Ja, das könnte André Silva sein. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, Nick, ich habe dich gar nicht gefragt. Wie ist deine Einschätzung zum Silva-Transfer in zwei Sätzen? Es ist gut, dass er zu einem Verein geht, wo er mal als Stoßstürmer wieder sinnvoll spielen kann. Ich glaube, Werder ist nicht der Verein, wo er den krassen Impact wieder kriegen wird. Ja, okay. Gut, ich bin gespannt. Ja, ich bin ergebnisoffen. Ich bin ja generell, das wisst ihr ja, ich bin generell kein Freund dieser Laien ohne Kaufoption. Also klar, bei jetzt im Moment, da hat man natürlich Blut geleckt, da will man in der Tabelle nach oben, man schaut nach Europa und dann kann man auch sagen, wer ist erfolgreich. Auf der anderen Seite, wenn du dich halt nicht qualifizierst, du blockierst die Entwicklung eines anderen Spielers und das gilt ja auch für Caboret. Ja, du hast bei Caboret, bei Köhn hast du ja wenigstens eine Kaufoption, bei Caboret hast du eigentlich kaum eine Möglichkeit, glaube ich, ihn über den Sommer hinaus zu halten. Ne? Und das ist, finde ich, immer problematisch. Ja, ich weiß, die Eintracht, die hat auf diesem Wege sich nach oben geschlafen, ja, wenn man so will. Aber da war halt auch ein Pokalsieg dazwischen, der das Ganze möglich gemacht hat. Wäre bei Werder natürlich auch noch, aber es ist halt eine ganz schlecht planbare Geschichte. Gut, bei der TSG, ja, vielleicht, wenn er auf Klo muss, vielleicht macht er das jetzt gerade mal, bevor ich die Auswahlliste hier durchgehe, denn die hat es in sich. Baumann, Lenz, Bebu, Prömel, Samaseku, Gendrey, Peterson, Kabak und Tuhumshu. Die werden alle ausfallen. Stach und Tabakovic zuletzt auch nicht mit dabei. Könnten beide wieder ein Thema sein für den Kader. Bei Stach sogar eventuell für die Startelf. Also ihr habt es gehört, personell pfeift die TSG aus dem letzten Loch. 0-4 dazu noch gegen Union. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt zur Beruhigung der Lage beigetragen. Ilzer ist noch fest im Sattel, aber das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass einfach von unten zu wenig Druck gemacht wird, von Kiel, Bochum und Heidenheim. Sonst könnte die Lage in Hoffenheim viel prekärer sein, als sie jetzt eigentlich ist. Wenn wir auf die Aufstellung gucken, Akpoguma, einen völlig gebrauchten Tag erwischt gegen Union. Könnt mir vorstellen, dass Chavez, der hat der Rechtsverteidiger gespielt, weil eben Gendrey verletzt ist, dass Chavez nach innen rückt und Kaderabek dann reinkommt. Ja, ein bisschen Routine als Rechtsverteidiger, das wäre eine Option, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Geiger hat neben Bischoff gespielt im Mittelfeld. Das wäre was, wo Stach reinrücken könnte, wenn er denn fit ist. Und offensiv sind eigentlich nur Kramaric und Loschek feste Größen. Bülter und Becker, die machen den Platz auf dem linken Flügel unter sich aus und im Sturmzentrum. Da gibt es Orban, Yadimchi und Mörstedt. Das sind alles drei Optionen. Also auch da hat Ilzer so richtig eine Stammformation noch nicht gefunden. Zuletzt gegen Union durfte Mörstedt beginnen. Vielleicht ist jetzt mal wieder die Zeit für Orban. gekommen. Ja, der ist ja, glaube ich, der zumindest vom Marktwert und wie viel man ausgegeben hat, derjenige, der den meisten Kredit haben sollte. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. André Silva habe ich hier, Nick. Vielleicht hätte ich es aufsparen sollen, deine Meinung zu ihm. 7,03 Millionen, auf jeden Fall meine Empfehlung. Ich kann mir vorstellen, dass er sich einen Stammplatz schnappt. Ich glaube, das Trio Silva, Schmied, Duxch könnte funktionieren. Wir müssen es noch sehen. Also ich glaube, wenn, dann gegen die TSG. Also Hoffenheim ja defensiv wirklich wackelig. Gerne Konterspiel, wird Bremen wahrscheinlich ein bisschen mehr Ballbesitz haben. Da könnte Silva wirklich sehr gut funktionieren. War auch mehr ein allgemeines Statement, also jetzt nicht auf das Spiel bezogen. Ich glaube, für das Spiel könnte ich mir Silva vielleicht auch mit einem Törchen gut vorstellen. Ja. Aber 7,0 Millionen. Aber ist doch für einen Stürmer, wenn du zweimal geradeaus läufst, bist du bei 7 Millionen Mark wert. Relativ schnell. Ja, aber dafür, dass wir ja gar nicht wissen, ob er spielt, boah, ist schon eine Menge. Ja, es ist ein Risiko. Es ist eine Risikoempfehlung. Ja. Bei Silva, aber ich denke natürlich an die hässlichen Vögel, ist ja klar. Ja, ich denke an eine kongeniale Partnerschaft mit Marvin Duxch. Und dazu noch dahinter ein Romano Schmid. Was, also das ist ja oberstes Regal in der Bundesliga. Ja, wer, also Kane, Olise, Musiala. Ja, das ist so für mich ein Level, würde ich sagen, was Duxch, Silva und Schmid bringen. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ja, er müsste ja nicht machen, es ist kein Musskauf, auf gar keinen Fall. Aber er hat auf jeden Fall, es gibt ein Szenario, in dem Silva funktioniert in Bremen. Und dann bin ich mir auch relativ sicher, dass der Marktwert höher steigt. Plus, ja, was wird in Bremen gesucht, seit Füllkrug weg ist? Ein sicherer Elferschütze, ja. Dieses Rumgestümper von Marvin Duxch da vom Punkt, das will sich ja auch keiner mehr anschauen. Und ich meine, ne, hat er nicht in Frankfurt auch die Elfer geschossen, relativ sicher? Ja. Ja, müsste. Ja, also Silva, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er da auch, sollte es denn Elfmeter geben, antreten darf als Schütze. Weitere Empfehlung bei Werder, Mitch Weiser, 4,87 Millionen, hat noch nicht so den großen Impact gehabt seit der Winterpause. Generell läuft es bei Werder nicht. Also der Marktwert ist zu niedrig, hat sich nichts verändert an seinen Qualitäten. Gut möglich, dass wir das schon gegen Hoffenheim wieder sehen. Unter 5 Millionen ist er ein Schnäppchen. Miloš Veljković, zähneknirschend, 1,57 Millionen. Solange Friedel raus ist, sehr wahrscheinlich in der Startelf, dafür ist der Marktwert noch gut. Ganz ordentliche Punkte, weil er eben sehr gutes, langes Passspiel hat. Auf Hoffenheimer Seite finde ich Østigård interessant, 4,16 Millionen. Haben wir eingangs bei der Hörerfrage schon angesprochen, 3 Punkte beim 0-4. Ja, da müssen wir jetzt erstmal einfach abwarten, wohin geht die Reise. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr verheißungsvoller Start, dass er eben auch ordentlich punktet, wenn Hoffenheim auf die Mütze bekommt. Kaderabek 1,04 Millionen, nur der Marktwert, ist eingewechselt worden eben für den überforderten Akpoguma. Gegen Union Berlin hat er noch 4 Punkte gemacht. Das finde ich gut. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich bin jetzt mal optimistisch. Diese Serie hält, wenn man die TSG knacken kann mal, ja, dann doch in diesem Jahr. Da muss Werder sich anschließen. Haben sie im Hinspiel auch geschafft, nach 0-3, 4-3 gewonnen. Da hat die rote Karte geholfen. Jetzt schafft man es im 11 gegen 11 einen knappen 2-1 Sieg nach Hause zu fahren. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen Action geladen. Ich glaube an mehr Tore und dann leider knapp nicht den Sieg für Werder aus deiner Sicht. Ich tippe auf ein 3-3. Okay, gut. Dann wollen wir mal sehen. Muss ich meinen Tipp fürs nächste Spiel noch ändern, um da die Retourkutsche reinzuhauen. Denn zweite Sonntagsspiel, Eintracht Frankfurt empfängt Holstein Kiel. Frankfurt übrigens wie sonst nur die Bayern und Leverkusen noch ohne Bundesliga-Niederlage seit der Winterpause. Ja, also sind auf jeden Fall schwer zu schlagen, die Frankfurter. Jetzt kommt Kiel und da gibt's richtig Spektakel. 87 Treffer schon bei Partien mit Kieler Beteiligung in dieser Saison. Das ist der Topwert. Also da fallen die meisten Tore und seit der Winterpause 6 Partien, 30 Tore. Tordifferenz der Kieler aus diesen 6 Partien, 14-16. Ja, da bekommt man was für sein Geld. 5 Treffer pro Spiel im Schnitt seit der Winterpause, wenn Kiel beteiligt ist. 14 Tore selbst erzielt, zweitbeste Offensive des Jahres 2025. Ja. Das musst du dir auch mal reinziehen. Also großes Kompliment an Rapp und das Team. Ja. Bayern haben 18 Tore erzielt und dann kommt Holstein Kiel mit 14 seit der Winterpause. Aber noch ohne Auswärtssieg in der Bundesliga. immer getroffen auswärts, also nie ohne eigenen Treffer geblieben, aber immer mindestens 2 Gegentreffer hinnehmen müssen. Und dann wird es natürlich schwer mit dem Gewinn. Nick, erzähl uns mal, was wir sonst wissen müssen vor diesem Spiel. Ja, die Eintracht muss immer noch auf Robin Koch verzichten. Gab jetzt die positive Meldung, er könnte noch im Februar zurückkehren. Wäre sehr, sehr wichtig. Die Defensive ist da doch, ja, sagen wir, ein Problem aktuell. Matanovic mit seiner Fußverletzung außerdem länger raus. Chaibi war zuletzt erkrankt, ist aber ja sowieso ja am Rande des Kaders momentan so ein bisschen nicht so richtig gesetzt, zumindest im Kader. Aurel Amenda war zuletzt im Kader, es hieß aber eigentlich, er sei noch nicht fit genug. Könnte natürlich sein, dass er jetzt für Koch halt auch so ein bisschen gerusht wird, aber eher, also Startelf-Kandidat sowieso eher nicht. Ich habe zuletzt mehrfach gesagt und auch geschrieben, dass ich Batshuayi nicht neben Ekitike sehe. Topmöller hat dann eindrucksvoll bewiesen, dass das anscheinend nur meine Meinung ist, hat aber auch gezeigt, warum ich das glaube, indem, ja, es hat gar nicht funktioniert. Das war wirklich eine ganz, ganz komische Kombination. Ekitike hat so ein bisschen mehr Raum gehabt dadurch natürlich, weil Batshuayi mit seiner Größe ein bisschen vereinnahmt ist in der Offensive. Aber der hatte halt gar keinen Einfluss auf dieses Spiel. Er war gar nicht beteiligt. Usun und Wahi beide, also Usun 30 Minuten da drin gewesen, Wahi 10 Minuten oder so, beide deutlich mehr Einfluss aufs Spiel gehabt als Batshuayi in 60 Minuten. Ja, schwierig. Bin gespannt, wie das wird. Auf die Kochverletzung hat Topmöller damit reagiert, dass er die Flügel getauscht hat. Götze als Spielmacher nach links. Das Thema hatten wir auch schon häufiger. Der kann, ist egal, wo er spielt eigentlich. Also der macht ja seine Spielmacherrollen dann eh im Zentrum und gegen den Ball rückt er dann irgendwo nach außen hinweg. Dafür dann rechts Hybridspieler Knauf. Das war ja zuvor links eher so die Rolle von Brown oder Knauf. In dem Fall hat Knauf rechts diese Hybridrolle gespielt und Brown links als Linksverteidiger. Auch das hat nicht so richtig super funktioniert. Die Eintracht kann froh sein, wenn Koch da zeitnah zurückkehrt. Ich erwarte es gegen Kiel aber wahrscheinlich ähnlich. Also eher die Dreierkette tatsächlich, also wirklich eine echte Dreierkette in dem Fall, mit Collins dann noch drin, Tuta zentral und Theat links. Vielleicht findet man auch irgendwie eine Lösung, dass man es anders anordnet, weil Theat es in der Zentrale besser gemacht hat als Tuta. Tuta war da wirklich, ja, wirklich schlecht im letzten Spiel. Bin ich mal gespannt, wie sich das sortiert. Dann Brown oder Knauf links, beide Möglichkeiten. Ich glaube eher Brown. Christensen rechts, Götze dann Spielgestalter, wo genau er dann auch irgendwie steht, je nachdem, wie man es anordnet. Wahrscheinlich dann wieder eher halb rechts, wenn Brown dann links spielt. Usun hängende Spitze, mein Guess. Aber das glaube ich seit 3 Wochen jede Woche. Bisher habe ich damit noch nicht so viel Erfolg gehabt. Wahi auch möglich. Usun könnte natürlich auch für Götze spielen. Götze auch zuletzt nicht ganz so gut gewesen. Also ja, so ein bisschen unklar, wie das ist. Aber ich erwarte auf jeden Fall Collins zurück in der Startelf. Spielerisch halt wirklich mager gewesen zuletzt. Ne? Da muss man jetzt eine neue Identität finden. Götze mit der alleinigen Aufmerksamkeit, als Mamouche da war, hat er so ein bisschen mehr Freiheiten gehabt, weil der Gegner halt auf Mamouche achten musste, der immer wieder abfällt. Das hat Räume für Götze geschaffen. Jetzt viel Aufmerksamkeit auf ihm, tut ihm bisher nicht so gut. Also muss Topmöller irgendwie eine Lösung finden, wie er das umgeht. Bei den Kielern immer noch viele Ausfälle auch. Johansson, Bernhardsson, Erras und Kleine Beke, die Langzeitverletzten, alle noch raus. Dazu jetzt Skripski sich verletzt nach vielen Toren zuletzt, Muskelverletzung. Das MRT-Ergebnis ist noch nicht da. Ein Ausfall ist aber wahrscheinlich. Also ich gehe nicht davon aus, dass er spielen kann. Komenda hat eine Kopfverletzung abbekommen, soll ihm aber gut gehen. Ähnliches gilt für Finn Porat, der hat zwar ein blaues Auge abbekommen, bei dem soll aber alles in Ordnung sein. Lasse Rosenboom mit einer Fußprellung noch fraglich, da weiß man nicht genau, ob er spielen kann oder nicht. Würde ihn tendenziell aber eh wieder auf der Bank erwarten jetzt in dem Spiel. Man hat so ein bisschen die ganz große Chance auf dieses Ausrufezeichen im Kellerkampf, ja, ich würde nicht mal sagen liegen lassen, ich würde behaupten, man hat es ihm so ein bisschen verwehrt. Man war eigentlich die bessere Mannschaft, würde ich behaupten. Schöne Grüße an Herrn Felix Zweier. Das war ein bisschen, ja, traurig, was da so passiert ist alles in dem Spiel. Wirklich viele Szenen, wo, ja, tendenziell es nicht unbedingt, also es war nicht mal so, dass es unbedingt gegen Kiel ging. Ich habe das Gefühl, es waren einfach viele Szenen, die einfach rundum alle falsch entschieden wurden, in beide Richtungen. Ja, diskutabel, die Leistung. Es wird jetzt halt richtig bitter für die Kieler, ne? Frankfurt, Leverkusen, Union, okay, aber auch die jetzt gerade ein bisschen im Aufwind, dann Stuttgart. Wir haben vorher schon mal über so Serien schwieriger Spiele gesprochen. kommt jetzt halt gerade nicht so gut für die Kieler. Es zählt jeder Punkt. Wenn man aus diesen 4 Spielen vielleicht mit, ja, sagen wir mal 3 Punkten, vielleicht 4, 2 eigentlich auch schon gut, Union unentschieden und vielleicht irgendwo anders noch ein Remis, dann wäre das schon eine gute Ausbeute eigentlich aus dieser Spielserie. Das ist halt ein bisschen hart. Da muss man jetzt so ein bisschen damit leben, dass vielleicht Heidenheim mit einem Sieg oder so ein bisschen wegziehen könnte. Immerhin, die vielen Aufholjagden zuletzt haben so ein bisschen das Torverhältnis, nennen wir es, geschont. Man hat immer noch die meisten Gegentore der Liga kassiert mit Abstand, aber man steht im Torverhältnis nicht so viel schlechter da als Heidenheim. Ich glaube, 3 Tore hat man weniger. Dadurch, dass man viel mehr geschossen hat, würde das dritte dann auch reichen, um im Torverhältnis vorbeizuziehen. Von daher, vielleicht kann man hier das ein oder andere Pünktchen holen und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Frankfurt, ich habe es gerade schon gesagt, momentan nicht so super drauf. Also die Punkte kommen bisher noch rein, verloren hat man noch nicht, man hat sich noch nicht ganz blamiert, aber so richtig gut lief es bisher noch nicht. Ich gehe davon aus, dass Komenda wieder starten kann. Ich tippe, dass Porat rechts auf den Flügel rückt, der hat jetzt zuletzt im Zentrum gespielt. Tolkien bleibt links, Knutzen, Remberg in der Zentrale, auch Holtby, Remberg möglich, Gigovic auch in der Nähe. Ich glaube, Holtby hat wirklich die letzten 2 Spiele nicht genug getan, um in der Startelf zu bleiben. Ich glaube, er geht wieder raus. Auch hier Gigovic ein Kandidat, Kelati, vielleicht sogar Arp, wenn man einen Dreiersturm spielen will. Bin ich gespannt, wie das wird. Für Skripski offensiv, für mich Maschino der klare Ersatzkandidat, das dürfte eigentlich ja keine Frage sein, gehe ich fest davon aus. Bei den Spielern für mich ganz klar, David Seetz, jemand, wo ich sage, den muss man holen, 3,56 Millionen, punktet richtig stark, torgefährlich. Auf jeden Fall jemand, den ich holen will, gerade gegen Frankfurt, die Standard schwach sind und da wirklich Probleme haben. Remberg, 1,58 Millionen, 5 und 4 Punkte geholt zuletzt. Also für mich auch, er ist gesetzt, er holt Punkte, ist super günstig, für mich ein Pflichtkandidat. Bei der Eintracht, ich kann nur jede Woche wieder Can Uzun empfehlen, vielleicht sieht's auch Topmöller irgendwann und stellt ihn tatsächlich auf. Er hat in den 30 Minuten wirklich gut gespielt. 8 Millionen sind viel Holz, aber kommt auch als Einwechsler immer gut rein, hat eine Torgefahr dabei, hat die meisten Joker-Tore der Bundesliga geschossen. Das heißt, selbst wenn er nur von der Bank kommt, kann man durchaus mit ihm rechnen. Für mich spannend. Amenda 430.000, Nkunku auch, hat jetzt viel gespielt, gute Punkte geholt, 1,34 Millionen. Beide für mich als Spekulationen spannend. Und dann, ich habe es gerade schon gesagt, Theat hat in der defensiveren Rolle gespielt und war da kampfstark, hat viele Zweikämpfe gewonnen, 8 Kommunio-Punkte geholt. Mit 7,73 Millionen auch teuer, aber wenn ihr davon ausgeht, dass er in dieser defensiveren Rolle bleibt, was so ein bisschen unklar ist, da sind auf jeden Fall mehr Punkte zu erwarten. Er hat nicht ganz so viele Ballverluste, wenn er zentral hinten spielt, und hat halt, ja, mehr Zweikämpfe, die er gewinnt, mehr Bälle, die er aufnimmt, also da ist er ein bisschen aktiver. Beim Spiel, ich weiß gar nicht, musst du eigentlich nicht tun hier. Du hast eben gesagt, du musst deinen Ergebnistipp hier nochmal überdenken. Ja, ich glaube, da bin ich jetzt auch ähnlich wie bei Bremen gerade so ein bisschen, ja, der pessimistischere Denker und sag, ja, es wird schwierig für die Eintracht. Ich glaube, man wird sich da so selbst so ein bisschen was einschenken. Ein Seetz-Standardtor ist dabei und dann geht's 2-2 aus, leider nur. Ja, ich bin hier beim 3-1 Heimsieg. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ikitike trifft auf jeden Fall wieder. Wäre meine Prognose. Gut. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also die letzten Wochen war ich immer, die letzten Male, die wir zusammen aufgenommen, war ich immer der Werder positiver gesehen hat. Jetzt musst du mir so ein bisschen Hoffnung machen. Ja, nee, ich denke, das funktioniert. Ja. Und dann Sonntag 19:30, ja, Spieltag könnte schon vorbei sein, ist aber nicht. Ja. Kommt noch Heidenheim gegen Mainz hinten drauf. Das dritte Sonntagsspiel. Heidenheim, einzige Team, das in der Rückrunde noch ohne Punktgewinn ist. Wenn wir zurückdenken, in der Hinrunde haben sie 2-0 in Mainz gewonnen, am 5. Spieltag. Das war der 3. Saisonsieg und da hat man gesagt, Wahnsinn, ja, Frank Schmidt, der Magier, die bekommen das wieder hin. Ja, seitdem 16 weitere Bundesliga-Partien, nur noch ein weiterer Sieg für Heidenheim. Also der Start war gut und davon zehren sie auch noch. Sonst wären sie noch hinter Bochum im Moment. Heidenheim aber auch der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Mainz noch nie gewonnen hat. Also da gilt es, was gut zu machen aus Sicht der 05er, die mit 24 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga stellen. Also wir haben eben die zu Null Könige angesprochen, da sind Bayern und Leipzig vorne, aber was die totalen Gegentore angeht, da sind die Mainzer hinter den Bayern die Besten. Schauen wir aufs Personal bei Heidenheim, lediglich Dorsch im Moment als Ausfall, da müssen wir mal kleine Sternchen dran machen, weil nicht nur Dortmund und die Bayern sind in dieser Woche international aktiv, auch Heidenheim in der Conference League Playoffs zum Achtelfinale. Am Donnerstag Auftritt in Kopenhagen. Ich vermute eher, dass man in der Conference League rotiert, aber das kann man jetzt natürlich noch nicht so ganz sicher sagen. Das müssen wir im Auge behalten. Schmidt hat zuletzt nicht wirklich viel gewechselt. Unklar ist so ein bisschen, wer neben Krätzig, also gemeinsam mit Krätzig, hinter Schiff-Schiwaze spielt. Piringer, Wanner oder wie in Freiburg, Beck. Das sind so die Kandidaten. Ansonsten glaube ich mehr oder weniger, dass wir die Elf sehen werden, die auch in Freiburg da war. Ja, also es war ja so ein bisschen verrückt in Freiburg. Also man hat so eine verkappte Dreierkette gespielt mit Honsack als Wingback und ja. Krätzig dann als Zehner quasi. Also genau. Es war sehr, sehr komisch. Also hat mich auch gewundert. Ich finde es auch nicht, hat nicht gut funktioniert. Also Freiburg, ich habe vorher gesagt, waren nicht sonderlich gut drauf, aber es war jetzt auch nicht so, als hätte Heidenheim da abgerissen. Also es war ganz, ganz komisch. Naja, also bei dem Personal ist ja dann die Grundausrichtung, vielleicht ist das auch der Gedanke, relativ flexibel, was Schmidt da auch machen kann, auch in-game-mäßig noch während des Spiels noch umstellen kann. Ich glaube, personell, und das ist für uns erstmal das Wichtige bei Comunio, wer sind die Elf, die spielen, glaube ich, dass wir vermutlich 10 aus dem Freiburg-Spiel sehen und Beck ist derjenige, der am meisten wackelt. Ja, Hohensack theoretisch auch. Also natürlich können auch Piringer und Wanner beide reinkommen. Das wäre auch möglich. Aber ich glaube jetzt erstmal, dass Hohensack drin bleibt. Und ich vermute eben, dass Schmidt seine Elf für Sonntag im Kopf hat und dementsprechend dann ausrichtet, wie er in Kopenhagen spielen lässt. Ja, das ist was TBD. Ja? Müssen wir erstmal sehen, wie das Ganze aussieht. Da will ich jetzt am Mittwochmorgen nicht euch eine klare Aussage zu geben. Das wäre ja unseriös. Schauen wir auf die andere Seite. Bei den Mainzern, Stefan Bell ist der Einzige, der sicher ausfällt. Außerdem ist im Vene fraglich. Da müssen wir abwarten. Relativ klar ist, oder ich würde sagen, zu 100% klar ist, dass der gegen Augsburg gesperrte Cassie zurückkehren wird in die Startelf. Entweder für Mvene, nämlich dann, wenn der ausfällt, oder aber für Widmer, der ihn da vertreten hat. Das sind also die drei Optionen. Mvene und Cassie, wenn sie fit sind, klar die ersten Optionen. Und Widmer ist dann der Nachrücker. Cassie kann sowieso auf beiden Seiten spielen. Also das wäre insofern kein Problem. Burkhardt kam von der Bank gegen Augsburg, gehe jetzt davon aus, dass er jetzt wieder von Beginn an fit ist und hat auch genau das, die Partie abgepasst, wo Nelson Weiper auch wirklich keinen guten Tag hatte und jetzt ist es auch relativ leicht für Henriksen dann auch wieder zu Burkhardt zurückzugehen und das wäre sowieso leicht. Ja? Die Frage wäre höchstens gewesen, bleibt Weiper drin und muss jemand anders dran glauben aus der Offensiv Abteilung bei den Mainzern, glaube ich nicht. Nebel, Lee, Burkhardt, das sind die drei Offensiven für meine Begriffe am Sonntag in Heidenheim. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei Heidenheim. Klare Preisempfehlung ist Luca Kerber, 980.000 im Moment gesetzt, gemeinsam mit Schöpner. Punktemäßig, ja, aber unter 1 Million für einen Spieler mit so viel Einsatzzeit, da greife ich zu. Ich würde auch noch reingehen bei Schiff-Schiwaze. 5,58 Millionen ist der Marktwert, seit er in Heidenheim ist. 6 Einsätze, hat noch nicht getroffen, trotzdem schon 17 Punkte gemacht. Das sind immerhin fast 3 Punkte pro Spiel, ohne Tor. Und wir wissen, dass Budo ein Knipser ist. Ich glaube, die Tore werden kommen für Schiff-Schiwaze. Da würde ich für den Marktwert noch reingehen, gerade mit der Sicherheit. Ja, ist nicht völlig nutzlos, wenn er nicht trifft. Und wir wissen ja auch, Heidenheim noch ohne Punkt, ja, in der Rückrunde. Also er ist auch gar nicht so sehr abhängig davon, wie sehr das Team performt. Ja, da würde ich reingehen bei Schiff Schivaze. Auf Mainzer Seite Kesho Sano, 4,49 Millionen ist der Marktwert. Das finde ich noch okay. Sehr solider Punktelieferant. Das gilt auch für Cassie, 5,02 Millionen. Das sind die beiden Mainzer, die ich so am ehesten auf dem Zettel hätte. Ich glaube auch, die Mainzer setzen sich durch in Heidenheim. Da ist dann doch, kommt vieles zusammen, schlechte Form. Da muss man am Donnerstag noch dieses Spiel spielen in Kopenhagen. Die Vorbereitung ist dadurch auf jeden Fall gestört auf das Mainz-Spiel. Mainz gewinnt mit 2-0. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird knapper. Ich glaube, Mainz tut sich schwerer. Am Ende wird Burkhardt aber, wenn er zurück ist, einen seiner Geniestreiche raushauen. Und dann wird es ein 1-0 Auswärtssieg für die Mainzer. Okay. Und damit haben wir die Spiele abgefrühstückt, wobei wir schon eher bei der Mittagszeit sind mittlerweile, Nick. Und kommen jetzt zu unserer Top 3 der Woche. Qualität unter 2,5 Millionen. Und man muss sagen, die Marktwerte bei Comunio in dieser Saison doch relativ hoch. Ich fand es nicht ganz so leicht, wirklich absolute Top-Optionen zu finden. Aber ich glaube, wir haben 6 gute Spieler für euch. Und du darfst starten. Wen hast du auf deiner Nummer 3? Ja, ich habe mich an meiner 3 für jemanden entschieden, der viel Risiko mitbringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, aber Leonidas, das ist bei dem Marktwert eingepreist, ne? Müssen wir dazu sagen. Also wir werden euch keinen präsentieren können, wo man sagt, der ist ein sicherer Garant für 10 Punkte pro Spiel. Ja, das wird es nicht geben in dem Bereich. Genau, für mich auf der 3 Leonidas der Jew, der Schweizer Allrounder, kann ja defensiv viel spielen, ist zurück in der Startelf, hat es richtig gut gemacht, finde ich auch vor allem. 2x4 Punkte geholt, also war wirklich echt gut unterwegs. Ja, er war auch im Pokal richtig gut, hätte da wahrscheinlich so, wenn man sich die Statistiken anguckt, ähnliche Zähler gesammelt. Es ist nur meine Nummer 3, weil er den Platz hätte verlieren könnte. Ne? Joscha Wagnermann ist zurück, wurde schon eingewechselt, wurde aber nicht für Stadju eingewechselt. Und ich glaube, er könnte sich behaupten, weil eben kein rechtsfüßiger Innenverteidiger gerade fit ist. Also Chabot und Hendricks haben es dann in der Viererkette nicht ganz so gut zusammen gemacht. Mit Stajou spielt man ja aber eher eine Dreierkette, dann Leveling rechts den Wingback gespielt. Wagnermann kam auch für den rechten Flügel, also kam für Führich und Leveling hat die Seite gewechselt, ist dann offensiver gegangen. Also es ist dann tendenziell eine Dreierkette bei Stuttgart mit Stajou halb rechts, der das auffüllt und dadurch Chabot, ZTV sehr gut, Hendricks eher halb links. Das ist auch eher seine Rolle. Ich glaube, dass zumindest bis da Aldakil und Aniro ist ja weg, also bis Aldakil wieder gesund ist und einsatzbereit ist und beziehungsweise oder die anderen neuen, die ja gekommen sind, Jelch und ich habe den Namen des anderen Schweizers gerade vergessen. Genau, danke. Ja. Zumindest bis da irgendwer in Richtung Startelf drängt oder halt Aldakil zurück ist, dürfte Stajou mit dieser Dreierkette jetzt spannender Kandidat sein. 1,7 Millionen, also sogar deutlich unter den 2,5 Millionen. Wie gesagt, 4 Punkte pro Spiel jetzt zuletzt geholt. Also für mich jemand, wo ich sage, zumindest kurzfristig eine sehr, sehr gute Option. Mhm. Gibt übrigens eine einfache Eselsbrücke für den neuen Schweizer bei Stuttgart. Ja? Weil, wofür ist die Schweiz bekannt? Für den Käse. Ja, Käse. So. Sehr schön. Ja, also das hast du wirklich gut. So. Warte, also tatsächlich, ja. Sehr, sehr guter Joke. Fand ich sehr unterhaltsam. Noch nie gehört bisher auch. Ja, okay. Nummer 3 bei mir ist Omar Traoré von Heidenheim. 1,39 Millionen ist der Marktwert. Der kommt in der ganzen Saison auf 2 Punkte pro Spiel. Das ist jetzt, wo man sagt, ja, okay, machst du nichts mit verkehrt, aber ist jetzt auch nicht, also zu dem Marktwert nichts verkehrt. Ja, eigentlich wollen wir welche, die mehr liefern. Was will man machen? Ja? Jetzt werden wir uns das Ganze aber ein bisschen zweiteilen und gucken, was hat er denn vor und nach der Winterpause gemacht. Nach der Winterpause Heidenheim eigentlich katastrophal, ja, läuft gar nicht. Und trotzdem hat sich Traoré punktemäßig deutlich gesteigert. 17 Punkte gemacht in 5 Einsätzen, also deutlich über 3 Punkte pro Spiel. Und wir sehen da einen sehr ordentlichen Trend bei ihm. Womit auch immer das zusammenhängt, du hast auch angesprochen, bei Sportsmonk ist auch nochmal ein bisschen justiert worden. Er steht eben auf die Gesamtsaison noch schlecht da, was die Punkte pro Spiel angeht. Aber wenn wir jetzt sagen, der Trend ist unser Freund, ja, wenn wir Uli Hoeneß hier zitieren wollen, dann sieht es bei Traoré so aus, dass er zumindest so in dem Bereich 2,5 bis 3 Millionen reinkommt von dem, was er jetzt im Moment an Punkten liefert. Ja, kann er das konsolidieren? Dann ist er auf jeden Fall ein absolutes Schnäppchen zu dem Preis. Natürlich ist es ein Fragezeichen, es kann auch einfach mal so ein Blip sein, Aber es sind immerhin schon 5 Einsätze. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt anhand von zwei Spielen das Ganze basiert, sondern es sind 5 Partien, die er gespielt hat in diesem Jahr. Und da sieht es deutlich besser aus. Deswegen meine Nummer 3, Omar Traoré. Und damit spiele ich den Ball wieder zu dir zurück, Nick, zu deiner Nummer 2. Ja, ich habe auf meiner Nummer 2 mich entschieden für einen Bochumer, der ebenfalls zuletzt richtig, richtig gut gepunktet hat und viel gestartet hat. Gerrit Holtmann kostet 2,05 Millionen nur, hat in den letzten 5 Partien 4 Punkte pro Spiel geholt, also sogar schon ein bisschen länger diesen Schnitt gehalten, als es der Jew jetzt gemacht hat. Ist zudem gesetzt, könnte jetzt als Wingback agieren, links, wenn Wittek gesperrt fehlt. Könnte auch sein, dass Bernardo auf den Flügel rückt und er weiter offensiv bleibt. Also es war ja, man hatte zuletzt eher eine Viererkette gespielt, da wäre er dann links außen gewesen. Wenn man jetzt in die Dreierkette zurückgeht, könnte natürlich Holtmann auch da den linken Wingback machen. Bin ich mal gespannt, wie das wird, weil ja Masuras auch so ein bisschen wackelt. Deshalb wackelt so ein bisschen auch die Viererkette, wenn die Flügelspieler fehlen. Aber ja, für mich richtig, richtig gut gewesen mit Holtmann und Masuras. 2 echte Flügelspieler mal jetzt gespielt. Das hat Bochum auch geholfen, finde ich. Und das zeigt sich halt auch in den Kommunio-Punkten. Ne? Dazu kommt, wir haben das Thema vorher schon gehabt, beim BVB fehlt Riasson, gesperrt. Das heißt, er trifft links außen auf irgendwen, der nicht ganz so wunderbar ist. Also Anton Süle, Can könnte theoretisch rausrücken, aber Anton jetzt mal nicht. Ist auch gut. Der Anton Süle. Ja, genau. Ja. Weil nochmal Anton oder Niklas Süle. Theoretisch könnte natürlich auch Can rausrücken, das erwarte ich jetzt mal nicht. Oder halt, ist zu wichtig im Zentrum. Ja, also ich erwarte Can auf jeden Fall zentral, zumal er ja in der Dreierkette auch den zentralen Mann geben soll, mit seinem Tempo die Tiefe verteidigen. Oder halt Koto, wir haben das Thema vorher schon gehabt. Egal, wer am Ende rechts spielt, ich gehe davon aus, dass das mit Holtmann so ein bisschen Mismatch ist, könnte ganz spannend werden. War jetzt leicht angeschlagen, aber es hieß, er soll wieder fit sein. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, die Auswechslung. Von daher für 2 Millionen bei den Punkten für mich tatsächlich No-Brainer. Ja, hatte ich auch auf meiner Liste, hätte ich empfohlen beim Bochum-Dortmund-Spiel. Also kann ich absolut mitgehen. Bin ich gespannt, ob du das über meine Nummer 2 auch sagst, Nick. Da habe ich Cedric Cesinger, Neuzugang, Cesinger, ja, der Cedric hat mich rausgebracht. Cedric Cesinger. Es ist auch so ein bisschen so ein Zungenbrecher. Müsst ihr mal zu Hause 100 Mal in Folge sprechen. Ja, da wisst ihr auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Neuzugang beim FC Augsburg. Die unklare Stammplatzsituation haben wir schon angesprochen, als wir über das Spiel gesprochen haben und auch in der Frage der Woche. Das ist eben im Moment ein Dreikampf mit Banks und mit Kevin Schlotterbeck. Aber klar ist, wenn er auf dem Platz steht, seit er beim FCA ist, liefert er extrem ab bei Comunio. 3 Einsätze, seit er da ist, 14 Punkte. Also das lässt richtig, richtig hoffen. Und für mich ist er im Moment vielleicht sogar der Favorit auf die Rolle links in der Dreierkette. Ja, Cesinger, für mich deshalb eine klare Empfehlung für 2,25 Millionen Marktwert. Nur mal zum Vergleich, ja, auf der anderen Seite Matsima, der absolut gesetzt ist, da reden wir schon von einem Marktwert von deutlich über 6 Millionen. Ja, und das ist eben das Risiko, was eingepreist ist bei Cesigers Marktwert. Deine Nummer 1, Nick. Ja, Cesinger kann ich auf jeden Fall sehr mitgehen, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass er Startelf-Chancen in der Innenverteidigung jetzt wieder erhalten wird, gerade weil Schlotterbeck ja auch krank war jetzt und dann ja wird er sich wahrscheinlich da festsetzen, so zumindest meine Erwartung. Auf der 1 habe ich mir auch jemand genommen, der ja einen wackeligen Stammplatz hat, aber er hat es halt wirklich jetzt am Wochenende wirklich so gut gemacht. Ich habe ein bisschen Glück gehabt. Fast hätten die Communio-Manager hier mir über Nacht, ich habe das gestern schon vorbereitet, meine Nummer 1 geklaut, ist auf 2,46 Millionen gestiegen. Florian Neuhaus, 9 Punkte geholt in der Startelf, also wirklich unfassbar gut bei Communio abgeliefert. Er kann es noch, er existiert noch. Sander ist jetzt zurück, Reitz ist verletzt, das wissen wir. Aber ich glaube, nachdem, also wirklich das, was Gladbach gut gemacht hat gegen Frankfurt, lag vor allem viel auch an Neuhaus, hatte viel mit ihm zu tun. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ihn jetzt rausnimmt. Sioane mag ihn nicht besonders, die sind nicht besonders gut zusammen und vielleicht, ja, vielleicht sieht man dann auch Sander in der Zentrale, vielleicht auch Itakura, wenn jetzt Elvedi zurück ist, ja auch eine Möglichkeit, den vorzuschieben. Also es gibt Alternativen, wenn Sioane ihn wirklich so wenig leiden kann, ihn rauszunehmen. Er ist nicht zwanghaft gesetzt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also ihn nach dem Spiel rauszunehmen, wäre eigentlich eine Frechheit. Dazu Union, Augsburg, Heidenheim, auch wirklich Gegner, wo Spielstärke gefragt ist, wo ein Neuhaus glänzen kann. Es winken richtig, richtig gute Punkte und ja, für 2,46 Millionen für mich auch ein No-Brainer, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, habe ich wenig hinzuzufügen. Ihr wisst, wenn ihr länger den Podcast schon hört, dass ich auf jeden Fall auch eigentlich ja ein Fan bin von Florian Neuhaus. Und irgendwie scheint es nie so richtig zu passen. Vielleicht ist das jetzt ja auf dem dritten, vierten Bildungsweg dann wirklich der Moment, wo man sagt, jetzt ist, kann er sich nachhaltig mal wieder durchsetzen und empfehlen. Ja, kann ich 100% mitgehen. Meine Nummer 1 ist auch ein alter Bekannter. Ja, endlich mal wieder kann ich ihn in Moos Bar begrüßen, wenn man so will. Ja, immer mal wieder weg gewesen vom Fenster und dann wieder da und dann wieder weg. Astaf Rangs vom VfL Wolfsburg. 590.000 ist nur der Marktwert und deswegen ist er bei mir klar die Nummer 1, weil wir wissen nicht genau, wie lang Maxi Arnold ausfällt, aber für mich klingt es erstmal jetzt so, dass mindestens 2 Spiele drin sind. Ich sehe Franks ganz klar in der Pole Position bei den Wolfsburgern und dann wissen wir, das ist im Fußball so. Spielt er zweimal gut jetzt, dann kann er auch gut drin bleiben als Arnold, wenn Arnold wieder zurückkehrt. Der hat jetzt auch von den anderen Alternativen, egal wer da gespielt hat bei Wolfsburg, das ist ja genau diese Position. Da wurde immer wieder, jetzt hat zuletzt Swanbeck 3-mal gespielt, aber davor war dann Gerhard eine Zeit lang, dann war es Dardai. Also da ist einfach so viel Fluktuation drin, dass ich da auch, wenn Arnold zurückkommt, wenn jetzt Franks performt, das ist natürlich die Voraussetzung, ja, wenn er nicht performt, dann ist er schnell wieder weg, so ist das, aber Risiko im Moment 590.000. Risiko natürlich auch. Kann sein, dass er nicht spielt. Ich persönlich glaube, dass er spielt am Wochenende und da würde ich 100% reingehen. Ja, und dann einfach schauen, was passiert. Ich bin einfach, ich mag ihn als Spieler von dem, was er mitbringt, eigentlich sehr gerne. Also ähnlich wie wir jetzt bei Neuhaus sind. Es hat dann einfach zuletzt nie gepasst bei Wolfsburg. Nachhaltig, immer mal wieder da gewesen. Jetzt werden wir sehen, ob er seine Chance nutzen kann. Ja, es war immer sein Problem auch, dass er halt vom Spielertyp Arnold eigentlich zu ähnlich ist und es nicht so richtig mit beiden zusammenklappt. Könnte jetzt halt wirklich seine Zeit sein. Bin da bei dir. Für 590.000 auch klar Pflichtkauf und entsprechend dann auch eine würdige Nummer 1 für das Ranking, würde ich behaupten. Oh, danke, Nick. Danke. Gut, und damit sind wir durch. Wir haben die 2 Stunden zumindest in der Rohfassung mal wieder durchbrochen. Ja? Also Kompliment an uns, Nick. Und gab auch heute wenig Störungen. Also wir dürften sogar am Ende wahrscheinlich zumindest knapp an den 2 Stunden bleiben. Das stimmt. Ja. Wir haben wirklich viel zu erzählen gehabt heute. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Expertise. Nee? Ja, war mir wieder ein Fest. Genau. Und nächste Woche ist noch eine Planänderung. Habe ich mit dir noch nicht gemacht. Können wir live on air machen. Du hast den Kollegen Tim Müller dann als Experten an deiner Seite und nicht mich. Hat Schichtwechselgründe in anderen Bereichen als Auslöser. Also nächste Woche Nick und Tim, wenn sich nicht schon wieder da was ändert, das ist das, worauf ihr euch dann freuen könnt. Jetzt macht's erst. Finde ich eine Frechheit, dass mir die Chance genommen wird, dich rumzukommen. Ja, Flo. So ist das. Deswegen habe ich eingeknickt da. Ja. Ihr da draußen habt eine schöne Restwoche, ein super Bundesliga- und Communio-Wochenende und dann eben bis zum nächsten Mal beim Communio-Podcast. Ich bin euer Gastgeber Florian Rhein. Ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.